Hast du irgendwas, wo du dich, worauf du dich für morgen freust? Jetzt sag nicht, dass Schule ist und dass ihr eine Arbeit in Geografie schreibt und wie schrecklich das ist und dein Mathelehrer kann dich nicht leiden. Nee. Sondern sag was, worauf du dich freust morgen. Morgen ist Mittwoch. Man kann sich immer auf den Tag freuen, der am nächsten Tag kommt. Lieber Jan, bleib weiterhin ein Schmalspurphilosoph und ich hoffe, dass du Fahrrad nach Florida zusammen kriegst. Einverstanden? Ja. Tschüss. Tschüss. Das war ein herber Anfang, aber so sieht's aus, die Jugend. Tach! Oh Mann! Hey Baby, bist du da oder bist du nicht da? Sitzt du da und bügelst, hast den Hörer nebenbei gelegt? Dann hättest du eine Chance. Wer bügelt, hat meine Sympathien. Keiner, der bügelt. Bitte erledigt. Tach, wer bist denn du? Hallo, ich bin Markus. Tach, Markus. Hi. Hi. Worauf freust du dich für morgen? Also morgen zum Beispiel, naja, da freue ich mich darauf, dass ich wieder Sport habe, weil ich da meine Freundin kennengelernt habe und dass ich die auch morgen wiedersehen werde. Die siehst du beim Sport immer? Jupp. Ach, da ist ja Sport auch eine gute Gelegenheit, die Freundin zu sehen. Ist doch entschieden besser als dieser zivilisierte Unterricht, wo man voll angezogen da sitzt, oder? Naja, eben. Ja? Naja. Und darauf gründet jetzt dein Interesse? Na, nicht natürlich auf den Sport so doll. Nee, nicht auf den Sport. Nee. Sondern, dass du deine Freundin quasi halb ausgezogen erleben darfst. Oder jetzt darum nicht? Doch, darum jetzt, sei ehrlich. Naja. Markus, also aber andererseits sei nicht zu ehrlich, die Freundin hört zu. Das glaube ich nicht. Nee? Dann können wir ganz ehrlich sein. Was ist denn so toll an der? Ja, das macht. Ja, Markus, das ist ganz mir gelogen. Also ich kenne ja auch ab und an, ich habe ja schon mal mit Frauen zu tun gehabt. Ach. Und ich weiß schon, dass sie oft öfters oder ab und an doch mal danach fragen, warum man sie so toll findet. Mhm. Und da weiß ich schon, dass man sich da auf einem sehr gefährlichen Gebiet bewegt. Also ja, man muss gewissermaßen, man geht über einen verminten Acker und hat keinen Panzer, den man vorne wegfahren lassen kann, sondern muss so Schritt für Schritt immer ganz vorsichtig und vielleicht nach frisch ausgegrabenen Stellen Ausschau halten und all das. Ist klar, wenn deine Freundin dich fragt, wenn ich das frage, dann kannst du losmarschieren. Ah, du hast jetzt einen Paradeplatz. Du kannst voll offen erzählen, was dir zu deiner Freundin einfällt, was dich an deiner Freundin beeindruckt und was die Qualität deiner Freundin ausmacht, zu verhindern, dass du vielleicht Selbstmord machen würdest. Denn Gründe für Selbstmord gibt es ja zahlreiche, oder? Naja, erstmal finde ich, dass es irgendwie Selbstmord zu machen ist, also der letzte Weg, den ich ziemlich schwachsinnig finde. Jetzt sind wir ja fast wieder in der letzten Sendung. Ja, ob man nur Selbstmord macht oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber es gibt jede Menge guter Gründe für Selbstmord, oder nicht? Na, das wollen wir jetzt nicht. Wir müssen das doch nicht erörtern. Ich wollte eigentlich nur ein Ja von dir haben. Ich stelle die Frage nochmal. Es gibt jede Menge guter Gründe für Selbstmord. Ja, Markus, kannst du mir dazu stimmen? Sag mir mal einen. War die Frage zu kompliziert? Nö. Nee? Kannst du mir trotzdem einen sagen? Nee. Wer sie selber nicht weiß, dem werde ich sie nicht sagen können. Siehst du? Also, für dich gibt es keine Gründe für Selbstmord. Nö. Das heißt, du hast nicht mal eine Freundin nötig. Im Grunde ist es doch reine Verschwendung. Vielleicht wirklich eine liebreizende Mädel, vielleicht wirklich eine Frau, die so viel Herzenswärme und Sensibilität und gefühlsmäßiger Klugheit besitzt, jemanden das Leben sinnvoll zu machen, das Leben schön zu machen und die verschwendet sich an dich. Bist du jetzt bloß ihr Freund oder ist sie auch deine Freundin? Meinst du, dass sie sich möglicherweise auch Gegenwärtigkeit, ja. Ja, sie wird sich auch drauf freuen, dich in kurzen Hosen morgen zu sehen? Ja. Und mit so einem wunderbaren Muscle-Shirt oder wie das heißt? Ja. Ja. Also du bestätigst jetzt nur die These, dass sich da eine junge Frau verschwendet. Au. Wie heißt sie denn, die Freundin? Nastja. Nastja. Kinder, wer jetzt Nastja kennt und wer Markus kennt, fangt an zu baggern. Das ist wirklich der reine Luxus, der da passiert. Ja? Finde ich nicht schön. Vielen Dank für deinen Anruf, Markus. Ich wollte ja eigentlich bloß sagen, was mich am Leben erhält. Ja. Haben wir das aber damit getan, ja? Nee. Der Typ der King, dich würde ja auch am Leben erhalten, wenn sie dir zum Sport irgendwie nasse Schrippe in die Hand drücken. Nee, also ich glaube... Weil selbst das wäre kein Grund zum, also gibt keinen Grund für dich möglicherweise aus dem Leben zu scheiden. Von daher gibt es eigentlich auch nichts, was dich am Leben halten müsste, sondern du lebst so blub, blub, blub, so hin vor dich, oder? Ach naja, ich meine die Aussicht auf einen guten Job und eine Freundin, die immer für einen da ist, wenn man sie braucht und Probleme jedwelcher Art hat. Ja, das sind zwei gute Gründe für Selbstmord. Vielen Dank für deinen Anruf, Markus. Okay, okay. Tschüss. Heieieiei. Da schaut man ja doch irgendwie in die tiefste Seele junger Brandenburger und es tut sich ein Tal des Schreckens und des Grauens auf. Guten Abend, wer bist du? Hallo? Hallo? Hi, Köttner. Heieiei. So was hält mich am Leben. Ich nehme an, der Sir Henry. No, hier ist no. Kaubi aus. Wer? Kaubi aus der Provinz Sachsen. Kaubi aus Sachsen. Kinder, was ich euch Sachsen liebe. Du glaubst es nicht. Klar, glaubst du? Ja, glaubst du mir? Prima. Nee, das ist irgendwie, ach, die sind so rar geworden hier in der Gegend. Meinst ich weiß du? Auch ja nicht. Ja, echt? Komisch. Ich verstehe, ja. Vorhin war ich irgendwie in so einem Laden und da stand, aber das ist dann auch diese Ekelvariante von Sachsen, verstehst du? So ein Funktelefontyp mit so einem knittrigen, teuren Anzug, weißt du? Ach, und ja. Hatte irgendwie die Zunge nicht in der Gewalt und einen schlecht ausrasierten Nacken. Also ausrasiert war er schon, aber das war dann wieder über Gebühr alles nachgewachsen. Und das sah so eklig und so widerlich aus. Und dann haben sie irgendwie über Mannesmann und Kundennummer und so ein Scheiß alles geredet. Und das war natürlich wieder ein Moment, wo sich so sofort jede Menge Sachsenhass in mir entfaltet hat. Und jetzt bin ich aber auch wieder gleich versöhnt. Ist das schön. Ein netter Sachse. Ja, ich danke dir. Sagst du deinen Namen nochmal? Ja, eigentlich Thomas, aber... Thomas. Ach, sagen wir ruhig Thomas, oder? Nicht? Ja, klar, dazu stehen so wenige, ne? Also die Mutter sagt Thomas zu dir, oder? Oder? Nee, die sagt Hasi? Los, was sagt die Mutter? Los, sag mal, was die Mutter sagt. Meine Mutter, oh Gott. Zu dir. Sag es leise. Kaubi oder... Tommy. Kaubi? Ja. Wieso ein Kaubi? Na, das ist mein Nachname eigentlich, also... Deine Mutter ruft dich beim... Du heißt richtig Kaubi? Thomas Kaubi? Nee, Kaubisch. Thomas Kaubisch. Ach, und da ruft dich deine Mutter mit einem Spitznamen, der eher so in der Schule oder so entsteht? Das hat sich so eingebürgert, ja, das ist so ein... Kaubi oder Tommy? Genau. Ach, dann sag ich... Ich würde Tommy zu dir sagen, geht das? Ach, mir ist das egal, du hörst alles. Gut. So... Tommy, wo rufst du da jetzt genau aus Sachsen? Ja, aus dem zweiten Coswig, aus dem zweiten, ja. Bei Meißen. Ach, da gibt's zwei Coswicher. Ja klar, da gibt's noch eins bei Dessau, ne? Ach Gott, so genau habe ich da noch ja nicht hingekickt. Ja, ja, und da ist eins bei Coswig noch. Ja? Hatten wir schon fieste Probleme mit, aber das ist schon okay. Aha, aha, aha. Ach nee, das ist eine andere Geschichte, die mir da einfällt. Sie? Weil die haben, der Typ doch, kennst du Kalbe? Da gibt's zwei Kalbes. Nö. Nee? Da gibt es ein größeres Kalbe und ein ganz kleines Dorfkalbe. Und dieses ganz kleine Dorf hat ein großes Kulturhaus gekriegt in 60er Jahren, weil in Kalbe ein Kulturhaus gebaut werden musste und weil die aber leider die beiden Kalbes verwechselt haben. Und dann haben die ein Dorf mit irgendwie 500 Einwohnern und haben ein Kulturhaus, wo 800 Leute drin passen. Sowas ist doch klasse. Das ist klasse für die kleinen Kalbe. Hast du, wenn du jetzt durch dein Coswig, ist das größer als das andere oder kleiner? Das scheint ein bisschen kleiner zu sein. Bisschen, aber die nehmen sich nicht viel. Die nimmt sich nicht viel. Also, dass so eine Verwechslungsgeschichte, was Coswig betrifft, jetzt möglicherweise erstmal auf den ersten Blick nicht festzustellen wäre bei dir, von dir aus. Naja, weniger, aber wenn es dann so speziellere Sachen geht, wir haben mal eine Busreise gebucht und das ging von einem Eisenhüttenstädter Reiseunternehmen aus und der ist ins falsche Coswig gefahren und da haben wir dann halt 5 Stunden gewartet auf den Bus. Ach toll, na das sind aber schöne Geschichten. Ja klar, die passieren so, ne? Und jetzt sagt er immer gleich Postleitzahl Coswig an. Ja, so ungefähr. Wie ist denn eure Postleitzahl? 01640. Also du kommst aus dem 01640, Coswig. Genau. Ja? Und Städte kann man ja mal grüßen. Dann grüßen wir jetzt ruhig mal 01640, Coswig. Ja klar, mache ich. Alle, die da möglicherweise zu... Wie hört man denn da, Fritz? Über Kabel wahrscheinlich, wa? Nee. Also ich habe hier unter meinem Schrank so 2 Meter Klingeldraht verspannt und geht ganz gut, wenn das Wetter mitspielt. Also. Ach so, und muss man da... Hat es in Coswig Höhenunterschiede? Ja klar, wir sind ja im Elbtal. Also. Ach so, und du bist jetzt aber ein Stück weiter höher wahrscheinlich. Ja klar, ich wohne so am Hang. Ach, das sind immer die, wo das eine Bein kürzer ist, wa? So ungefähr. Aber welche, die jetzt tiefer wohnen, die haben ja keine Chance zu hören. Nee, die haben Pech, ja. Ach, die müssen dann immer mit Kofferradius abends hochpilgern, wenn sie mal wollen. Ja, ich bin privilegiert hier und verbreite hören, das ist... Ach schön, und vertreibst gleich Kassetten oder so? Ja, also ja. Ich versuche dann mit ein paar Meter Klingeldraht bei Freunden vorbeizuschauen und halt versuchen, was zu finden. Ja, ach schön, schön, schön, schön. Tommy, wie ist es denn? Sachsen ist ja ein hartes Leben, wa? Nö, eigentlich nie. Also nee? Es sind Vorurteile. Also wir haben wenigstens ein paar Berge. Also ja, wir, das finde ich geil. Das Moff hier oben haben sie auch geile, geile Berge. Ach, Mögelberge, die sind echt ziemlich toll. Nee, wenn du da zum Beispiel die fotografierst und die Kamera gut hältst, dann haben die schon fast was Himalaya-haftet. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja, also es kommt immer nur auf die Perspektive drauf an. Ja, das stimmt. Darum red mir meine Berge nicht raus. Und kannst mir glauben, wenn du von so einem Mögelberg runterfällst, da kannst du auch schon schön tot sein. Da kommt immer drauf an, wie. Da muss man schon aufpassen. Ja, wie man runterfällt, aber das ist ja bei euch nicht anders. Wenn man da gut fällt, dann kommt man auch mit den Beinen auf und das geht. Ja, das dauert etwas länger, aber wenn es fällt, man länger. Und es macht mal Spaß. Ja. Okay. Hast du denn ab und an, beschäftigst du dich denn mit den Bergen? Klar, ich bin Biker, also Mountainbiker. Und ich brauche die Dinger nur mal zum Biken und, boah, ich liebe die. Ach, und da fährst du dann so mit Fahrrad irgendwelche steilen Wände und Pässe hoch? Ja, Pässe kann man hier noch nicht mehr reden, aber nee? Diese Single Trials sind schon nicht leicht bei uns. Die was? Die Single Trials, die kleinen schmalen Pfade, ja. Wie heißt es, Single? Trials. Ach genau. So. Warum heißen die Single Trials? Na, weil da meistens nur einer reinpasst und die Versuchung, man der Versuchung man nie widerstehen kann. Also Trial, Versuchung. Ach so, wie hießen die denn früher? Keine Ahnung, das ist alles so aus dem Englischen. Kalibknechtstraße hießen die früher, wa? Und jetzt heißen es Single Trials. Na, jetzt heißen die Single Trials, ja. Naja. Sehr cool. Ist okay, kann man nichts machen. Haben sie umbenannt. Tommy, ja, was hält dich denn so am Leben? Offensichtlich die Single Trials. Ah, ne, nicht oder, so. Ey, könntest du nicht sagen, dass sich diese 2 Meter Klingeldraht, die du da unterm Tisch hast, dass die dich am Leben halten, jeden Dienstag? Na, ja, klar, ne. Ach, ey, sag's mal eben halt, wäre so schön. Ey, hört man. 2 Meter Klingeldraht, ja. Ey, das hört man echt gerne so, als jemand der Radio macht. Ja, das geht runter. Echt, das fehlt mir auch ein bisschen. So nette Komplimente. Ach komm. Ja, so ein bisschen so leicht versteckt. Ja? Na, der war aber offensiv, der war nicht versteckt. Nee, von mir nicht. Also, ich muss jetzt aber nur mal sagen, um jetzt, sagen wir mal, den stupiden Teil der Hörerschaft darauf zu bringen, dass jeder, der hier im Radio ist, der mit irgendwelchen Leuten telefoniert, natürlich extrem komplimentanfällig ist. Aber dass es keine blöderen Komplimente gibt, als, ah, du machst aber eine geile Sendung, ist aber so schön, du hast so eine tolle Stimme und so ein Scheiß. Nee, aber wenn man fragt, worin besteht der Sinn des Lebens? Und dann antwortet jemand ganz feinsinnig, ja, aus diesem 2 Meter Klingeldraht, mit der ich dann dienstags abends nach 22 Uhr immer Fritz hören kann. Dann ist das so ein Kompliment, das versteht nicht jeder, aber der hier mit dem Mikrofon steht, der versteht es und er ist dann so gerührt und die Stimme wird ganz weich und fast zärtlich, wie wenn deine Mutti Tommy sagt. Ach, und guter Laune ist. Ja, echt. Tommy, was hält dich denn außer 2 Meter Klingeldraht noch am Leben? Na, das Leben an sich, also. Das denke, Leben an sich, ehrlich? Ja, klar. Also, wie alt bist denn du? Ich bin 17, also fast 18. Wie sieht denn so ein 17, fast 18-jähriges Leben an sich in Coswig 01640 aus? Ja, dominiert von Schule, viel Stress drumherum, aber... Ja, das ist klar, das ist ja jetzt alles eher nicht am Leben erhalten. Ja, eben, aber man braucht so ein Ding, einen gewissen Abstand und muss sich sagen können, ja, morgen geht's weiter und ab mittags ist wieder Fun angesagt, dann kann man was machen, mit Freunden was unternehmen und ich meine, warum nie? Ab mittags ist Fun angesagt? Ja, klar. Was sind so Fun-Höhepunkte? Ja, Fun-Höhepunkte. Auf die man, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, in so einem gefühlsmäßigen Tal sich befindet und du kommst ja aus so einer Gegend, die Täler und Berge kennt. Wenn man sich jetzt also in so einem tiefen, langen, hingestreckten Tal sich befindet, was möglicherweise während der letzten Eiszeit entstanden ist, gefühlsmäßig, ja, wie sieht denn da so der Berg aus, der Gipfel, an dem man sich orientiert, der vielleicht erst in einem Dreivierteljahr kommt? Spaß, mittags Fun-mäßig. Tja, naja, das geht dann bis spät in den Abend. Also wenn man da schon mal spontane Partys feiert oder so, die dann halt etwas länger gehen, das macht dann schon Spaß. Und da kann man dann schon wieder eine Weile leben, ja. An denen kann man sich, die sind gewissermaßen so das, wie heißt denn so eine, ihr habt doch, habt ihr auch so eine Wackelbrücken da oder gibt's die nur im Film? Wackelbrücken? Na, so eine Wackelbrücken, so eine Holzbrücken. Tiefe Schlucht unten, die im Film reißen die ja immer. Nö. Siehst du, wo dann die Seile reißen und dann fallen sie runter, aber einer kann sich festhalten. Ja, nee, Quatsch. Nee, wo man so rüber wackelt und dann ist ja an der Seite so ein, wie heißt, wo man sich mit der Hand festhält. Wie heißt denn das? Bei der Treppe heißt es Handlauf, was ich auch ein wunderschönes Wort finde, Handlauf. Aber wie heißt denn sowas bei so einer Brücke? Geländer! Mensch, Meier, ihr müsst aber in 01640 Coswig noch eine Menge nachholen. Also komm. Ja, wenn man über eine Brücke geht und an der Seite ist so eine Stange hoch, die so lang die Brücke lang führt, dann ist es oft ein Geländer. Na, aber nicht immer. Also meistens so ein Seil bei einer Seilbrücke. Na, habt ihr ja nicht. Die kennt ihr ja auch nur aus dem Film. Jetzt hau nicht so auf die Kacke, mein lieber Tommy. Also diese Spontanpartys sind jetzt gewissermaßen Brückenhandläufe für dich. Klar. Wackelbrückenhandläufe. Ah ja, und wo passieren die Partys? Wo finden die dann statt? Mal bei dem, mal bei der, mal bei mir, mal bei jemand anders. Aber zu Hause, nicht auf dem Berg. Nicht Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf den Berg und feierten eine wunderbare Party. Das ist zu mühsam und das ja. Zu kalt. Und wie laufen die dann ab? Wie viele Leute müssen daran ungefähr beteiligt sein? Nur mindestens 3. Mindestens 3. Die finden aber auch in der Woche statt. Also man könnte sagen, heute ist Dienstag, ja. Es ist Mittag und irgendwie sollten wir jetzt Party machen. Nee. Das Interessante dabei ist ja, irgendwann tanzen um 9 ein paar Leute an, stehen plötzlich 4 vor der Tür und sagen, hi KW, hast du, ist bei dir jemand da? Ja. Oder? So, nimm mal an, jetzt klingelt's. Jetzt und soll da jemand da sein oder darf da keiner da sein? Wie ist das ist bei dir? Das ist ziemlich egal, da ist meistens jemand da. Ist dann egal. Und warum fragen die dann, ob jemand da ist? Weil wenn Kinder da ist, könnte er lauter sein oder was? Ja, man ist ja halt, naja, man hat ja Anstand. So. Ah ja. man hat ja Anstand. Hehehe. Nee, ich wollte nur noch mal irgendwie ein bisschen paar Sachen. Weißt du, wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt oder einen Brief schreibt, dann kann man ja Sachen kursiv setzen oder kann die fett ausdrucken lassen oder unterstreichen. Das ist ja beim Reden schwieriger. Und jetzt hast du eben so schön gesagt, man hat ja Anstand. Eine Bemerkung, die kursiv zu drucken sich lohnen würde. Und da wir aber eben miteinander reden und kursiv drucken nicht möglich ist, habe ich sie einfach noch mal wiederholt. Man hat ja Anstand. Das war jetzt nur, ich hab's nur kursiviert. Ah ja. Ja. Und dann jetzt kommen die also rinnen, fragen, ist jemand da? Ja, sagst du, ist jemand da? Und dann sagst du, kommt mal rinnen. Ja, genau. Und dann stehen sie im Zimmer. Mhm. Oder sitzen oder. Wie lange stehen die da? Na, dann sitzen sie meistens schon. Ja. Und dann, wie geht's denn dann weiter? Tja, geile Musik oder quatschen über. Heute, gestern. Dann einfach sagen die, hau doch mal die und die Platte rein. Oder sagst du denn, hey, da habe ich aber eine tolle Musik gehört, vielleicht zu einem Sprechfunk, die muss ich euch mal vorspielen? Na, schon, genau. Ja? Also, wenn ich dann schon so auf Plattenjagd war. Ja, nehmen wir mal an, die würden jetzt kommen und die stehen im Zimmer und sagen, ey, Tommy, mach doch mal ein bisschen Musik. Hm. Was würdest du denn jetzt auflegen? Jetzt? Ja, jetzt? Ach, bitte was aus Hamburg, so, also Blumenfeld, Tokotronic. Ach, damit lässt sich gut Party feiern. Ja, nicht schlecht. Ja, das klingt ja sehr sympathisch. Wenn man die Leute dafür hat. Warum? Ja, richtig. Blumenfeld Tokotronic für Partys, nicht schlecht. Und dann werden dann da auch geistige Getränke gereicht? Ja, kommt vor, aber das ist nicht unbedingt Bedingung. Das ist nicht Bedingung, nee. Wir kommen dann, und diese Partys, finden die jetzt nur unter gleichgeschlechtlichen statt oder könnte man sich da auch vorstellen, dass sich, sagen wir mal, Menschen weiblichen Geschlechts darunter befinden? Ja, doch, ja, ja. Ja? Ne? Ohne dass da jetzt eine besondere Einladung oder irgendwas erfolgen müsste, sondern es könnten auch, sagen wir mal, 2 Mädchen und ein Junge vor der Tür stehen. Genau. Und dann macht man schöne Party. Genau. Ach, das ist ja sympathisch. Der Tipp, dem Leben wirklich Sinn. Daran kann man sich festhalten. Ja, eben. Vielen Dank, Tommy. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Gut. Tschüss. So, jetzt kommt hier eine Musik, die einen auch ein bisschen so. Ich hab erklärt, was das heute für Musiken sind. Ich muss es nicht pausenlos erklären. Auch wenn das eine lange Sendung ist und man davon ausgehen kann, dass nicht jeder die ganze Sendung hört und man nicht unbedingt den Anfang mitbekommen haben muss. Auf jeden Fall sind das jetzt Musiken, die zu hören sein werden. Und auch das ist jetzt eine Musik von einer jungen Frau, die irgendwann mal jung war, inzwischen tot ist und Zara Leander heißt. Und also damals heißt und heute hieß. Ein paar Tränen werd ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen. denn beim Abschied will ich lächeln. Als wäre weiter nichts geschehen. Niemals wieder find ich einen wie dich. Nie wieder wird es so schön. Doch beim Abschied will ich lächeln. Denn du kannst mein Herz nicht sehen. Ich muss vergessen, was du mir bist, fällt es mir auch noch so schwer. Ich weiß durch dich, was Seligkeit ist, dafür danke ich dir so sehr. Ein paar Tränen werde ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen. Beim Abschied will ich lächeln, so als wäre nichts geschehen. Mit einer anderen wirst du nicht glücklich sein, so habe ich mir gedacht. Denn deine Wünsche kenn ja nur ich allein, so habe ich mir gedacht. Aber ich habe mich leider geirrt und ich weiß schon jetzt, sofort hat jetzt auch der halbautomatische Anrufbeantworter seine Arbeit aufgenommen. Er ist heute zu erreichen, wieder eine andere Telefonnummer unter Vorwahl Potsdam 0331, das ist klar, unter der Nummer 721 39 18. 721 39 18. 38 19 wäre leichter zu merken, weil 38 ist genau 2 mal 19. Aber es ist eine Nummer, die ist nicht so leicht zu merken. 721 39 18, aber 39 und 18 sind ja, glaube ich, auch zwei große Daten der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Insofern kann man die sich merken. 721, 39, 18, da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter. Da kann man anrufen, wenn man kurz antworten, kurze, klare, prägnante, präzise Antworten auf die Frage hat, was hält euch eigentlich am Leben? Wenn man so eine Antwort also hat, ruft man die 721 39 18 an. Das ist insofern auch günstig, als dass ja wahrscheinlich nicht alle hier unter meiner Leitung direkt durchkommen. Die können dann da einen kurzen Spruch machen, der wird auf Band aufgezeichnet und wir werden uns einen Zusammenschnitt eurer Kurzantworten, der Fragen, was hält euch eigentlich am Leben, dann am Beginn der nächsten Sendung hören. Ich hoffe, das war nicht nur eindeutig, sondern auch eindeutig. 721 39 18 lautet die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Meine Rattenfänger-Telefonnummer lautet so. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Und genau das ist meine Telefonnummer und es geht natürlich hauptsächlich um sachdienliche Hinweise zum Thema des heutigen Sprechfunk, das da lautet, was hält euch eigentlich am Leben? Guten Abend. Klasse, da hören wir wieder eine fremde Party rein. Das hier Voyeursfunk. Ey, Kutte. Nicht anmerken lassen, dass die jetzt schon auf Sendung sind, dass ich mich mit Hallo? Ihnen unterhalten könnte. Hallo. Die einfach reden lassen. Mal sehen, sind wir auf Sendung? So Ey, Kutte, wir sind auf Sendung, ich fass es nicht. Kutte? Ey, komm. Ja, hier ist Fritz. Ehrlich, ich fasse es nicht. Ach Mann. Warum habt ihr gemerkt an der Rückkopplung, war? Weil ihr euch selber im Radio hört. Kinder, ihr seid genau, so ausgebufft. Das ist doch nicht blöd, hör mal zu, Kutte. Nee, jetzt ist gerade wieder so eine Situation, wo ich den Eindruck habe, dass ich ein bisschen blöd bin. Ist ja klar, ihr hört euch im Radio und dann wisst ihr, ihr seid auf Sendung. Ach, ist das ärgerlich. Ja, also erstmal muss ich dich kritisieren, ne? Dann wollen wir das mal ganz ans Ende stellen. Vielleicht hast du es bis dahin vergessen. Nein, habe ich doch. Sag mal, macht ihr da Party jetzt? Nee, wir haben keine Party. Wir sitzen oh, das hat hier aber eben sehr partyös geklungen. Wir hören den Fritz und ich bin total begeistert. Ich muss gestehen, ich höre den Fritz am Abend das erste Mal und dich auch. Und meine Freunde sind so von dir eingenommen, dass ich gesagt habe, wir müssen mal ganz genau hinhören und so. Und den Typen, den vorletzten, den du da dran hattest, den Jungschen, der da im Sportstudio seine Freundin treffen wollte, ne? Ja, das war, glaube ich, weniger im Studio, das war eher die Turnhalle. Ja, du weißt ja, ist ja schon ein Unterschied. Sportstudio da sind wir und gleich bei der Kritik. Also ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ne, das fand ich ganz schön hart von dir. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber stell dir mal vor, der Junge ist ganz sensibel. Der springt vielleicht nachher aus dem Balkon oder so, weil du den so niedergemacht hast. Ach, hast du gehört, der braucht nicht mal eine Freundin, um zu überleben. Naja, eigentlich. Vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja ganz im Innern doch so, so richtig tiefe Gefühle und kann die nur nicht nach außen bringen oder so. Ja? Ja, ey, dann hat er jetzt ein paar ganz tiefe Gefühle mehr, das ist doch aber schön. Und dann weiß er vielleicht, warum er morgen seine Freundin sehen muss. Naja gut, vielleicht hast du ihn angeregt, darüber nachzudenken, aber manche Leute verkraften sowas gar nicht. Das würde ich schon noch hören. Ich denke, dass du auch jede Menge verkraftest. Oh ja, ich ja. Zumal du ja da so ein soziales Umfeld hast, was wahrscheinlich wie eine Hängematte auch funktioniert. Selbst wenn ich dich jetzt... Oder? Gut, die würden dich doch vom Fensterbrett zurückreißen, nehme ich unbedingt, mal an. Unbedingt, ja? Also insofern kann ich mir hier alle... Freunde, bei denen ich mich jetzt hier gerade... kann ich mir doch alle Sperenzchen erlauben, oder? Und wenn du völlig zerschmettert zurückbleibst, dann würden die dir immer noch... Davon ganz abgesehen, dass wir hier im ersten Stock wohnen und überhaupt keinen Balkon haben. Da siehst du überhaupt keine Gefahr. Wenn man aus dem ersten Stock springt, ist nicht so schlimm. Aber außerdem würden sie dich auch runterreißen und dir erstmal ein Eierlikör einflößen und dann würde das Leben schon wieder ganz anders aussehen. Nein, nein, ich stehe auf Mineralwasser. Ohne Sprudel. Das ist doch mal gerade in Kneipen so schwer von Leitungswasser zu unterscheiden, oder? Das ist, also das würde ich eigentlich nie trinken, weil ich mich permanent beschissen fühlen würde. Siehst du, so unterschiedlich ja? ist das. Und du bist echt, du setzt dich in so eine Kneipe, sagst du... Ich gehe doch nicht in eine Kneipe. Sagst, ich brauche es ach, keine nicht Kneipen, mal das? Um mich wohlzufühlen. Das brauche ich ganz und gar nicht, ach was, wie machst du das? Du füllst dann jeden Sonnabend irgendwie dein Leitungswasser da auf eine Mineralwasserflasche und dann trinkst du die Woche durch und fühlst dich toll dabei dann. Also ich muss einfach nur dass super. Sagen, ich brauche keinen man Alkohol, spart eine Menge Geld und macht doch Spaß, ne? Erstens mal spare ich dabei Geld und zweitens mal brauche ich meinen Körper überhaupt nicht ruinieren, um eine gute Stimmung zu bekommen. Ah klar, ey, gute Stimmung im Körper entsteht nur, wenn er total ruinös ist. Ich weiß, wovon ich spreche, echt. Sag mal, sind ihr da jetzt alle zu Vegetarier, die ihr da rumsitzt? Ja? Oh, wir haben gerade Stirnacken. Alle echt? Nein, ein Gläschen stilles Mineralwasser steht da auf dem Tisch und vier Strohhalme, die rinnen. Jack Daniels. Mann, Nummern, was? Ja, das können wir uns leisten. Ja, warten, aber in der Flasche Jack Daniels steckt oben eine Tropfkerze drin, einfach damit es gemütlicher ist, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ey, ihr erzählt aber echt Geschichten. Wie viel seid ihr denn da? 1, 2, 3, 4 sind wir und ein Hund. Ja, Hund ist schön. Ja. Ja, das kann dem Leben auch Festigkeit und Halt geben, wa? Naja, oder außerdem feiern wir heute ganz was Besonderes mit Mineralwasser. Mein Sohn wurde beschnitten gestern. Ach, was stellen, na, da hat sich ja auch glatt eine Frage erübrigt. Ich wollte auch wissen, ob jetzt die Entscheidung für den Hund eine Entscheidung gegen das Kind war, aber offensichtlich nicht. Der Hund ist nicht meiner. Ach, wem gehört denn der dann? Einem befreundeten Pärchen? So ist es. Ehrlich? Mhm. Die denken, Hundesteuer ist billiger als Unterhalt? Noch dazu muss der arme Junge auch noch Unterhalt zahlen. Das ist schlimm. Ach, Hundesteuer und Unterhalt. Ja, ja. Oh, oh, oh, oh, das ist natürlich herb. Ja. Aber da bringt dann so ein Hund doch einige glückliche Momente ins Leben, oder? So, Steuern kann man hinterziehen, aber kein Unterhalt. Bist du sicher? Also ich weiß es jetzt nicht so, ich frage nur. Ja. Was? Nee, ist ja gut, das ist eine klare Antwort gewesen, damit kann ich irgendwie leben. Welche Rolle spielt denn der Hund in eurem Leben? Och, eine fußliche. Ist das auch eher so ein großer? Na, mittelgroß und langhaarig. Ja? Mhm. Und dann ist das Schöne, den Köter auf die Straße scheißen lassen, sich in so ein Café draußen hinsetzen und kicken, wie in der Rindtritt, oder? Natürlich. Mann. Ja, echt. Ey, die hasse ich, die Typen, echt. Weil ich genau zu denen höre, die immer rindtreten. Mann. Ja, das bringt Glück. Wem bringt das Glück, frag ich. Das bringt einen mörderischen Gestank in der Wohnung, im Auto und überall. Ja, nach wievielten Schritt merkst du es denn zu Hause immer? ich merke, da eigentlich merke ich es immer erst in so Geselligenkreisen. Und ich merke dann einfach daran, dass ich irgendwie relativ isoliert da rumstehe und dass sie mich alle so misstrauisch ankicken. Und dass dann so zögerliche Gesprächsbeginne versuchen, auf so die Geruchsproblematik an sich zu kommen. So und nach dem Prinzip, offen gestanden, gefällt mir deine Hose nicht, oder was? Ja, so in der Art, aber das ist dann irgendwie erst ganz, ganz weit hinten. Das fängt richtig so an mit Chanel Nummer 5 und wie toll doch Duft sind und wie wichtig das ist, irgendwie jemanden kennenzulernen, ja, und was das bedeutet, ich kann jemanden nicht riechen oder ich kann nicht gut riechen und so. Das dauert eine Weile, ehe die dann da sind, wo sie sind. Ja, Aromatherapie und so. Ja. Und das ist ja Teppich schon im Arsch. Also eh raus ist. Naja, aber dann musst du mal zu anderen gehen. Dann sparst du die Reinigungskosten für den Teppich. Ich will, macht da die Haushaltsversicherung, spielt der würde die für sowas aufkommen? Ich weiß nicht. Ey, das soll aus dem Hundesteueraufkommen bezahlt werden, fällt mir da gerade ein. Ich habe jetzt bei aller Leutseligkeit, mit der ich mich hier mit euch unterhalte, meinen Hass auf diese Hundebesitzer vergessen. Ey, das war wirklich wohltuend in Amerika zu sehen. Die Hundebesitzer hast du sofort daran erkannt, dass sie irgendwie mit schweren Handschuhen an der Hand auf der Straße rumlaufen und sich wirklich dieser wunderbar demütigen Aktion ausgesetzt sehen, den ganzen Dreck einzusammeln. Fand ich großartig. Ja. Da war ich zum ersten Mal in der Position selber, wir sind im Straßencafé zuzusitzen und voller Gelassenheit Hundebesitzer zu beobachten. Ey, ich habe mich so wohl gefühlt. Na, mich wundert es ja auch, dass das in dem strengen Preußen eigentlich nicht so gehandhabt wird. Ja, mich wundert's auch. Also von daher stimmt strenget Preußen nicht. Hier schlagen die Sitten doch über den Rand. Das ist ein streng riechendes Preußen. Ja. ja, beschissenes Vaterland. Wir müssen ja irgendwie mal aufs Thema kommen. Jetzt seid ihr vier. Könnt ihr vielleicht mal durchzählen und euch jeder kurz die Frage, was hält euch dann eigentlich am Leben, versuchen mit einem oder zwei Sätzen zu beantworten? Wäre das möglich? Ja, das wäre möglich, denke ich. Ja, das gut wäre möglich. Jetzt antwortet erstmal Nummer 1. Was hält dich denn so am Leben? Na, eigentlich die Freude auf den nächsten Tag. Ach, die ist so ungeteilt? Ja, na, weil ich bin selbstständig und damit wird es nie langweilig. Aber geht ins Geld möglicherweise, oder? Ja. Ja. Ja. Aber du schaust, also noch ist Geld da und noch schaust du fröhlich, ja, in die. Du bist, also, was machst du denn? Was machst du? Also. Ja, also wenn wir denn von Jack Daniels auf Racke Rauchzart wechseln, dann wird's ernst. Ja, gut. Aber noch seid ihr bei Jack Daniels. Ja. Wie lange mal bist du denn schon selbstständig? Seit 92. Ach, das ist ja dann doch schon eine beträchtliche Zeitspanne, ne? Ja. Da sind ja schon wieder viele, viele Krachen gegangen, oder? Also von diesen Neugründungen überleben doch irgendwie 70% das erste Jahr nicht, habe ich irgendwo gelesen. Ich habe das erste Jahr auch nicht überlebt, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ach, du gründest jedes Jahr neu? Nee, aber... Ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist. Ah ja. Und was machst du da eigentlich genau? Darf man das fragen? Ja, darf man fragen, klar. Ja, klar. Musst du die Antwort noch fragen? Ja, kann ich schon. Antworte ich ganz vorne. Ich lasse mir von dir nicht meine Fragen zensieren. Ich meine, du hast den Versuch nicht unternommen, aber ich wollte jetzt nochmal meine redaktionelle Unabhängigkeit hier unter Beweis stellen. Ja. Darf ich auch vornehm antworten? Ja. Ich mache in Computer. Ach, du machst in Computer. Da wären wir jetzt wieder beim Hund angelangt, oder? Ja, der ist genauso unberechenbar, da hast du recht. Ja, gut. Na, dann sollen wir jetzt. Dir reicht irgendwie, dass jeden immer wieder ein neuer Tag anfängt? Ja. Der ist doch aber immer, passiert doch immer, kommt da immer ein neuer Tag. Ja, naja, aber das Schöne ist, der kommt von alleine, aber machen muss man trotzdem. Und was. Verursacht erstmal keine Kosten. Richtig. Ja, der kommt so an sich. Ja, man muss jetzt nicht. Nee, Kosten nicht, aber Überwindung. Nicht wie beim Flipperautomaten nochmal 2 Mark rinstecken, nee, um ein neues Spiel zu kriegen, sondern der neue Tag kommt. Ja. Und? Ja, das ist sehr selbstständig gedacht. Gut, dann nimmt man den Hörer weiter. Sollen die anderen mal schnell auch noch einen Satz sagen? Jetzt, okay, tschüss. Jetzt kommt die Beschnittene. Nein. Ja. Nee. Also ich bin nicht beschnitten, ne? Nee. Aber mein Sohn. Und warum hast du denn deinen Sohn beschnitten? Also ich habe ihn gar nicht beschnitten. Nee, ich ist klar, beschneiden lassen. Aus medizinischen oder religiösen Gründen? Nee, gar nicht religiös. Aber ich bin mit einem Muslim verheiratet, der nicht gläubiger Muslim ist. Und der das einfach aus hygienischen Gründen gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob dir dieses Thema hier in Deutschland so ein bisschen bekannt ist. Viele kleine Kinder, der Kleine ist noch nicht mal 3 Jahre, haben so eine kleine Vorhautverengung, ne? Ja, ja. Oder eben Verklebung und so. Und jetzt ist der mit meinem Sohn auf Urlaub unten in Libanon. Und ich bin hier, weil ich konnte nicht mitfahren. Also das habt ihr auch im Libanon machen lassen? weil das da sauberer gemacht wird. Oder? Echt? Ja, echt. Mhm. Na, die haben mehr Erfahrung damit wahrscheinlich. Sicherlich, denke ich mal auch. Und ich bin einfach hier, weil ich jetzt einen neuen Job gekriegt habe und da in der Probezeit nicht mit weg konnte. Und jetzt hat er das einfach gemacht, ohne dass ich davon weiß. Finde ich auch ganz gut, weil ich so keine Ängste ausstehen muss um meinen Sohn oder um naja. Gibt es denn schon erste Kommentare oder Statements deines Sohnes? Ja, der hat erstmal mit seinem Vater nicht mehr gesprochen. Und heute, nachdem er so ein bisschen Süßigkeiten und sowas bekommen hat, ich habe vorhin gerade telefoniert, da war er schon wieder ganz normal. Also die spielen miteinander und so ganz lustig. Ich habe auch gerade darüber erst wieder ein bisschen sowas gelesen, weil ich mich so ein bisschen schlau mache, was den Islam und so betrifft. Und also das ist bei ihm einfach gar nicht religiös, sondern es ist einfach nur ein hygienischer und ein ästhetischer Grund gewesen. Und ich finde es auch gut, weil es ist wirklich ästhetischer und hygienischer. Weil ich habe die Probleme mit dem Kleinen oft gehabt, dass ich Sitzbäder machen musste und so. Naja, da wollen wir mal nicht weiter schweifen, da könnt ihr auch mit einer Hausfrau sprechen. Und vom Ästhetischen her hast du ja da auch schon wahrscheinlich Vergleichsmöglichkeiten gehabt und findest das relativ, oder sagen wir, sehr attraktiv durchaus. Ja, schön. Hm? Naja, vielleicht greift das jetzt hier in Brandenburg oder in Berlin auch noch ein bisschen um sich, warum eigentlich nicht? Und jetzt kommen wir zum Thema. Also worum ging es genau? In einem kurzen Satz. Also einfach die klare Frage, was hält dich denn so am Leben? Die Liebe am Leben. Und ach so, an sich die Liebe am Leben? Die Liebe am Leben, ich lebe einfach so gerne und ich genieße jeden Tag. Aber es muss doch immer so besondere Punkte geben, die diese Liebe zum Leben ausmachen. Ja, zum Beispiel, das sind ganz einfache Dinge, so die Dinge des täglichen Lebens, wenn ich nach Hause komme. Und der Abwasch ist zum Beispiel. Nee, gar nicht. Ja, siehst du genau das deswegen. Das steht ja bei mir auch ab und zu mal länger, das mache ich gar nicht jeden Tag. Nee. Aber so die einfachen Dinge des Lebens. So, ich komme nach Hause und mein Sohn öffnet die Arme und freut sich, dass ich komme. Oder mein Mann hat was Schönes gekocht. Oder einfach so das Zusammensein und das Gefühl zu haben, da ist jemand, der auf dich wartet. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Situation, wo die nicht da sind. Und deshalb bin ich bei meinen Kumpels, weil ich hier so die Geborgenheit finde, die man einfach braucht jeden Tag. Ne? Ach, kein Tag ohne Geborgenheit, gewissermaßen. Und wenn der Mann nicht da ist, dann müssen die Kumpels und eine Flasche Jack Daniels herhalten. Nee, also ich trinke ja wie gesagt kaum was von Nee, aber jetzt, damit die Kumpels sich an sich herhalten, brauchen die ja eine Flasche Jack Daniels. Nee, aber ich will mal so sagen, wir haben vorhin auch gerade hier drüber debattiert. Ich habe hier eine Bekannte sitzen, die interessiert sich auch für Esoterik so ein bisschen, so wie ich. Und da habe ich auch vor kurzem ein Buch gelesen, das kann ich nur empfehlen, von Gerhard F. Freitag heißt der. Das ist wohl ein Schüler von diesem bekannten Murphy aus den USA. Und die schreiben über die Kraft des Unterbewusstseins. Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Wochen für mich persönlich ganz viele Dinge draus erfahren oder, ich weiß nicht, gelernt kann man nicht sagen. Ach, was jetzt sein Unterbewusstsein betrifft? Ja, weil das Unterbewusstsein spielt im Leben auch eine ganz besondere und große Rolle, glaube ich. Ja, ist das schon unterschätzen viele Leute, weil die gehen in den Tag rein und die nehmen äußere Einflüsse wahr, aber die Kraft des Unterbewusstseins, die weiß man gar nicht zu schätzen. Und wenn ich jetzt früh meinetwegen mit dem Gedanken aufstehe, das wird ein schöner Tag, mag da kommen, was will, und ich kann diese Probleme bewältigen, wie auch immer oder so, ich gehe da ganz anders an die Sache ran und ich habe irgendwie ein anderes Lebensgefühl damit entwickelt und das finde ich ganz gut. Also ich kann das nur empfehlen, sich dann früh immer erstmal ein harscher Appell ans Unterbewusstsein. Liebe Unterbewusstsein, reiß dich zusammen, wir wollen uns doch einen schönen Tag machen gemeinsam. Pass mal auf, Kurze, wenn du die, weiß ich was für Zeitungen hier so kursieren, Bild und Kurier, so einen Scheiß, wenn du nur die erste Seite schon anguckst, da kriegst du doch schon mal ein negatives Gefühl. Scheiß Deutschland, scheiß Gewalt, wieder einer aus dem Balkon gesprungen, wieder einer ermordet, wieder eine vergewaltigt und so. Mit sowas befasse ich mich nicht. Verstehst du, das ignoriere ich. Wobei, das ist ja auch eine Frage, wie man sich dazu verhält. Zum Beispiel heute, der BZ-Aufmacher, also den habe ich bloß auf diesem Plakat gesehen. Baum hilft Frau gegen Krebs. Da habe ich mich gleich wieder so gefreut und fand es auch so nett und bizarr und surrealistisch formuliert, dass ich wieder viel Spaß hatte und dachte, Gott sei Dank gibt es so eine Zeitung wie die BZ, eine der ganz wenigen, die so seltsame Sätze fabrizieren. Baum hilft Frau gegen Krebs. Wunderbar, ja. Also ich helfe mir doch in der Regel selber. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so eine gewisse Art Selbstbewusstsein entwickelt. Ja. Kannst du dein Unterbewusstsein eigentlich leiden? Das ist ganz schwer, weil das muss man sicherlich erst lernen, sein Unterbewusstsein. Man muss es kennenlernen, wa? Ja. Man muss es erstmal aufrufen und irgendwo hervorbringen. Komm raus, du feige Sau, wir wollen Armdrücken machen. Da sind wir wieder bei Sylvester Stallone und bei der bösen Gewalt. Ich bin da manchmal halt ein bisschen direkter. Ja, Oh, wenn ich das kriege, das Unterbewusstsein, das kann was erleben. Ja. Meins versteckt sich ja immer so verflucht. Vielleicht hilft dir das in manchen Situationen, aber ich glaube, da hast du keine Probleme mit. Hast du da Tricks, wie man es rauslocken kann, das Unterbewusstsein? Du musst dich ganz in dich versinken. Ei, wer weiß, worauf ich mich da einlasse. Und du stellst dir vor, du fliegst auf einer Wolke davon und du entlässt all die negativen Gedanken, die in deinem Gehirn schlummern oder so. Du versuchst einfach, dir vorzustellen, dein Gehirn ist jetzt ein großer Schrank mit vielen Schubkästen. Und alles, was blöd ist oder was dich ärgert oder so, das lässt du zu. Und alles andere, was du mal wieder so hervorholen willst, was Vergangenheit ist oder was Schönes ist, das ziehst du raus. Ach, die in zwei Schubladen, die ich da zum Rausziehen hätte, da lasse ich es dann doch lieber. Nee. Aber ich glaube, nach den Gesprächen, die du hier in der Sendung dann immer so hast, da hast du eine ganze Menge zu lachen, oder? Oder sind da auch manchmal traurige Sachen dabei? Da sind nur manchmal traurige Sachen dabei, aber die sind ja durchaus, die können ja auch sehr, sehr schön sein. Dahin ist ja nichts zu sagen. Ja, das glaube ich. Ja. Da fällt mir gerade was ein, also ich weiß nicht, ob wir noch so ein bisschen Zeit haben, ne? Hast du mal den Film gesehen mit Robin Williams, König der Fischer? Ja, den habe ich gesehen. Das war auch so eine Sache mit so einem Radiomoderator. Ja. Ach, das sind ja Filme, die ich immer ungerne sehe. Aber ich fand den so gut. Ja. Nicht so gut, naja. Ja, also im Moment muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so, was ich zu dem Thema sagen kann. Ich gebe mal weiter. Okay? Mineralwasser ruft dich, wa? Okay, ich gebe mal weiter. Dabei sollte ein Stille gewesen sein. Tschüss, ja. Die hauen ab. Echt? Die trauen sich nicht, auf den Äther zu gehen hier. Die hauen ab. Naja, ist ja auch nicht so tragisch. Wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Ja, klar. Hört schön weiter zu. Also ich glaube, ich höre den Fritz jetzt öfter mal. Es hat mir gut gefallen. Ja. Okay, wir können uns ja nächsten Dienstag wieder hören. Vielleicht, klar. Ja, okay, tschüss. Tschüss. So, wen bist du denn da? Ja, hallo, hier ist der Reinhard. Tag, Reinhard. Ja, ich bin der vor zwei Wochen angefangen hat, die Orte zu grüßen. Ja, aber eher aus dem Sachsen-Anhaltinischen kommst du, oder? Was sind da für seltsame dialektische Anschläge in deiner Sprache? Sachsen war schon richtig, Sachsen. Anhalt aber nicht. Nee, aber dann so an der Grenze zu Sachsen-Anhalt? Nee. Görlitz, ganz unten. Görlitz, ja, na gut, Görlitz. Ja, so Reinhard, du weißt ja, die Frage heute ist klar, ne? Ja, was hält euch so am Leben? Ja, klar, ist ja. Also da gehört auch das vergangene Thema dazu, der Tod. Ja. Also. Dagegen musste ich es ja jetzt auch stellen, gegen die letzte Sendung. Das dauert ein bisschen lange, also ich hatte einen Verkehrsunfall, so vor 9 Jahren, da war ich 7, da wäre ich beinahe gestorben. Herz und Atemstillstand. Ich habe den Zeitungsausschnitt auch gerade hier, wenn du mal hören willst oder auch nicht. Ja, also da würde mich ja eher interessieren, was du erzählst, als das, was da in der Zeitung gestanden hat. Dann gab es jetzt mal so eine Zeit, weißt du, so dieses Jahr, so Januar oder Februar, da wollte ich mich mit einem Freund umbringen. Und du weißt ja, Kurt Cobain, 8.4. Ja. Hat er sich umgebracht und das haben wir uns ausgesucht. Ach echt, da war jetzt Cobain quasi für euch ein mögliches Vorbild, Selbstmord zu machen. Ja. Wir hatten auch Gründe, also das war nicht bloß wegen Cobain. Wir hatten das Datum einfach bloß ausgesucht. Und. Und diesen Selbstmord mit einem Freund und nicht mit einer Freundin? Na, mit einem Freund wollte ich das machen. Und. Und welche Gründe hättet ihr dafür gehabt? Oh. Es ist beschissen, also. Du machst Schule, du gehst dann arbeiten, dann sitzt du zu Hause, gehst wieder arbeiten, sitzt wieder zu Hause. Ja, so ist es erstmal, oder so kann man es sehen, oder so kann man es beschreiben. Also insofern, es gibt schon eine Menge Gründe, Selbstmord zu machen. Ja, also wir hatten auch ein paar, mir fällt jetzt bloß nicht ein, also tut mir leid. Ja, das klingt ja dann doch herzallerliebst. Wir wollten Selbstmord machen, ich hab's leider vergessen, warum. Ja, eben keine Lust mehr, keinen Bock und so schlechte Zensuren, wärst ja real. Aber das ist ja dann doch schon so echt die Hängernummer, oder? Ja, also die Schule, das kommt von außen, die treten ein und das muss man machen und die treten ein und die Eltern sind da und die treten ein und alle schubsen sie und drücken einen in irgendwie die Richtung und das ganze Leben ist irgendwie so ein trüber, schmutziger Fluss und wir sind die kleinen Boote und haben keine andere Chance, als da runterzurutschen mit dem Wasser. Ja, Volltreffer. Das hast du echt gut. Hey, aber der Punkt ist natürlich, man muss ja auch wissen, eigentlich sitzt man im Ruderboot, ja. Man muss vielleicht kicken, wo die Ruder sind. Die sind ja nicht von vornherein da und man muss die da irgendwie in die Ösen oder wie das heißt, drin kriegen und man muss die Hände an den Griff kriegen und dann muss man irgendwie scheiße nochmal die Arme durchziehen. Ja. So oder so. Und dann schlägt man ins Wasser und dann fällt ein Ruder wieder raus und dann hat man irgendwie zu hangeln, dran zu kriegen und wird nass und taritrara. Das gehört schon dazu. Aber das sind ja die einzigen Punkte oder also die einzige Gelegenheit, irgendwie am Leben zu bleiben und vielleicht von der Richtung in wenigstens die Richtung zu modifizieren, in die der Kahn treibt. Ja. Also wie gesagt, 8.4. wollten wir es machen. Und davor waren Winterferien. Und da bin ich zu einem guten Kumpel nach Brandenburg gefahren. Also ins Land Brandenburg, das ist so ein Dorf dort. Ja. Das habe ich das letzte Mal auch gegrüßt hier vor Zwiebeln. Ah ja, eine tolle lebensermutigende Gegend Brandenburg. Ne? Ja, ja, das ist herrlich dort. Also mein Onkel wohnt dort, hat ein Eigenheim, so am Wald. Mhm. Und er hat eine Freundin kennengelernt, so. Die hat einen Sohn, der ist jetzt 13 Jahre, ist ganz lustig und die leben jetzt alle eben in dem Eigenheim dort. Ja. Und ich habe den eben nur auch kennengelernt und wir sind ganz gute Freunde und haben eben auch darüber gesprochen. Also mit dem Onkel oder mit dem Sohn? Mit dem Kleinen, ja. Ja. Mit dem 13-Jährigen. Und der kannte dann unglücklicherweise Kurt Cobain nicht. Der kannte ihn, also. Also. Ja, ich habe ihm auch später mal ein Video vorgespielt und so. Ja. Hier, Live Tonight Sold Out. Mhm. Da ist so seine Lebensgeschichte. Und ich habe darüber mit ihm gesprochen und so. Er hat eben auch gesagt, es ist scheiße, mach's nicht. Und was er machen soll, wenn ich dann tot bin. Er hat's ja gewusst. Verstehst ja, du? Ja, ja, ja. Was er dann meinen Eltern sagen soll. Weil er müsste ja damit leben, dass er es gewusst hat. Ja. Und dann war das quasi... Das war das Erlebnis, wo ich mir richtig überlegt habe, ob ich es mache. Und... Bist da dann erstmal zu der Überlegung gekommen, das nicht zu machen? Außerdem jährt sich, gibt es den 8. April jedes Jahr? Ja. Und das ist jetzt erstmal so eine Negativbeschreibung. Gab es dann auch Punkte für dich, wo du jetzt irgendwie merkst, aha, das Leben ist ja vielleicht doch ja nicht so interessant, wenn man, sagen wir mal, dit und dit macht oder dit und dit passiert, dann wird es ja auf immer spannend und darauf könnte man sich freuen. Ja, das kam dann nach diesem Gespräch, da habe ich alles ganz anders gesehen. Und was sind denn jetzt so für Sachen, die dich am Leben erhalten? Ja, einfach in den Ferien fahre ich immer zu diesem Freund. Ja. Das ist das Einzige, was mich hier hält. Das sind so Sachen, die dich richtig festhalten können. Ja. Und naja, das ist doch schon erstmal ein guter Anfang. Aber das ist ja auch, das kann man ja ausweiten. Also man muss sich ja selber irgendwie so schicke Sachen organisieren. Mhm. Ja, zum Beispiel wunderbar irgendwann an einem Sonntagvormittag frühstücken gehen und draußen scheint die Sonne und man hat einen Teller voll. Hey, das ist echt eine geile Sache. Das macht, kann wirklich Spaß machen. Ja, das und war, das möglicherweise mit einer Frau oder einer Freundin oder auch mit guten Freunden. Das war jetzt die letzten Ferien so. Ja. Ja, gut, warte mal. Ich frage mal umgekehrt. Gibt es denn in Görlitz schöne Frühstückscafés? Nee, hier ist nicht los. Oh, das ist natürlich blöd. Lass mich mal bitte reden, okay? Ja? Wir haben dort ein bisschen Mopedfahren geübt mit dem Moped von seinem Vater. Weißt du? Und es war wunderschönes Wetter. Und es war lustig. Und dann haben wir uns noch ein bisschen in seinem Vorgarten gepflanzt, so. Alle haben dort gepflanzt, sein Vater, mein Vater, seine Freundin und so weiter, alles Mögliche. Und es war herrliches Wetter, herrliche Stimmung und es war einfach schön dort. Und ja. Das sind so Punkte, an denen man sich festhalten kann. Ja. Ey, und eins will ich dir noch sagen, bevor wir jetzt das Gespräch zu Ende machen. Wenn man erstmal tot ist, dann kann man ja nicht mehr Nirvana hören. Hast du dir das überlegt? Ja, klar, aber das vielleicht kann man den dann auch treffen. Man will es nicht. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Außerdem, die paar Jahre, bis sich das alles von alleine erledigt, kann man ja vielleicht auch noch warten, oder? Ja, also ich mach's erstmal nicht. Mach's erstmal nicht. So. Wollen wir lieber ein bisschen Nirvana hören? Hast du da? Na, aber. Ja, warte mal, ich will nur erzählen. Also mein Freund, der hier lebt, der sich auch wollte, und der, ich habe dann gehofft, dass er es nicht macht. Ich habe wirklich dran geglaubt, dass er es nicht macht, hier, mein Kumpel. Mhm. Und er kam dann eben nächsten Tag, also wir haben uns dann nächsten Tag getroffen zur Schule. Und ich war dann echt froh, dass er es nicht getan hat. Und er hat es bis jetzt nicht getan? Nee. Und nimmst du den wenigstens mit nach Brandenburg immer? Nö, also der hat keine Zeit. Also er hat auch keinen Bock irgendwie. Na, keinen Bock, da kann man ja dran arbeiten. Wenn man wirklich keine Zeit hat, dann muss man sich... Das würde auch nie gehen, also. Warum nicht? Ja, mein Onkel... Meinst du? Ja. Was wollen wir jetzt hören von Nirvana? Ich habe ja eigentlich rausgesucht, Something in the Way. Was hältst du davon? Aber wir können was anderes machen, aber nicht Smells Like Teen Spirit. Ja. Einverstanden? Ja, warte mal, könnte ich noch erzählen? Ach, ich wollte jetzt mal in den nächsten Tagen zu diesem Arzt gehen, der mich... Ich hatte diesen Unfall und zufälligerweise vor einer Klinik. Und da haben sich zwei Ärzte unterhalten und die haben das gesehen und der eine hat mich dort von der Straße geholt und den will ich mal in den nächsten Tagen besuchen. Mach das, vergiss nicht Blumen mitzunehmen. Ja. So, und jetzt haben wir Nirvana, einverstanden? Kann ich ihn noch grüßen? Grüß ihn. Hey Robert, ich schreib dir bald. Meinst du, der hört zu? Naja, schreib mal auf jeden Fall. So, danke ich dir für deinen Anruf. Something in the Way. Ja, Something in the Way ist schon eine eher stillere Nummer, aber die sind ja auch großartig bei Nirvana, wa? Ja. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Kurt Cobain. Jetzt ist er schon über ein Jahr tot. Ist echt, echt, echt traurig. Strong a league and the animals I've the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das Thema heute. Was hält euch eigentlich am Leben? Wer weiß, was ihn am Leben hält? Und wer vielleicht denkt, diese Art und Weise am Leben zu bleiben, mag auch für andere Leute interessant sein, der könnte dann hier anrufen unter der Telefonnummer 74 81 110 in Potsdam, 74 81 110. Wer hier nicht durchkommt, hat vielleicht noch so 10 Minuten Gelegenheit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und da eine Kurzantwort auf diese Frage, was hält euch eigentlich am Leben, zu geben. Die wird auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten und dieses Band läuft dann am Beginn der nächsten Sendung, die am nächsten Dienstag dann wieder ab 22 Uhr hier auf Fritz nach Johnny's Soundgarden und vor MC Lückes Nightflight stattfinden wird. So, damit ist erstmal alles erklärt. Wir können jetzt hier gleich wieder ein bisschen weiter telefonieren. Tag, wer bist denn du? Nie wieder Kunst. Nie wieder Kunst. Was ist sind die alle originalen Männer Unterhosen. Die sind voll geil. Die kommen in länger, größer oder kürzer Größe. Und wenn du mit deiner Frau ins Bett liegst, mit deiner sexy kürzere, die sind besser als die längere. Und wenn es kalt ist, kannst du die längere anziehen. Aber dann ist nicht sexy. Das war, glaube ich, auch nicht direkt ein Beitrag zum Thema. Das war vielleicht bloß eine Replik auf diese Plänkel, was ich mit Johnny vor 2 Wochen hatte, wo ich meine Abscheu vor kurzen Hosen artikuliert habe. Das mag doch jemanden sehr, sehr beschäftigt haben, dass er sich gezwungen sah, so eine Art Kurzhörspiel zu machen. Aber die sind ja auch prima anzuhören. Habe ich auch wenig Arbeit damit. Die Arbeit hat der Hörer und wir können uns das anhören und haben möglicherweise Spaß dabei. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Joe. Tag, Joe. Von was rufst du an, du dran? Ja, ja, und du? Nee, aus Berlin. Aus Berlin. Und hast du irgendeinen Grund, dass du so deprimiert klingst? Nee, dann ist das total falsch rübergekommen. Ja, jetzt klingst du auch schon viel heiterer, ja. Aber eben, Tag, hier ist Joe. Nee, ich dachte, ich, Mensch, da musst du wieder bau auf, Kuttner. Bau ja. auf. Genau, nee, ich war irgendwie, du weißt doch, der erste Schreck und so. Und jetzt habe ich auch irgendwie eine Stunde hier rumgesessen und habe mit keinem Menschen geredet und dann steigt doch irgendwie, nee, sinkt die Stimmung so ein bisschen. Ach, da sinkt die Stimmung? Du hast wohl nicht Radio gehört. Doch, die ganze Zeit, ja. Na gut. Nee, aber wenn man selbst nicht spricht, sondern nur hört. Ja. Dann irgendwie versagen doch dann die Sprachorgane mit der Zeit. Mensch, ja, vielleicht sollte man die doch zu zweit lieber hören. Ja, das wäre mir auch lieber, ne? Ja? Ja. Ach, jetzt hast du aber keinen, mit dem du die Sendung hören könntest. Genau, ja. Und der das Blöde. Und dein Wunsch wäre wahrscheinlich eine Frau. Wäre schon schön, wa? Wäre eigentlich ganz ideal. Und unter Umständen vielleicht so eine ganz bestimmte Frau? Ja. Oh, dann ist natürlich blöde. Du weißt das aber noch nicht, das ist das Problem. Ach Gott. Naja, ist ja aber andererseits besser, als wenn sie nicht mehr weh's. War, oder? Ja, hast du recht. Ja, noch nicht heißt ja, du kannst ja noch voller Hoffnung sein. Genau, das ist es ja. Aber es kann natürlich auch sein, wenn dann so, das ist das Ungewisse, ne? Ja. Wenn sie dann weiß, dass ich es weiß, dann sagt sie auch nö. Ach, und das ist insofern. Das Schöne eigentlich am Leben, dass man noch so diesen Traum haben kann, ne? Ja, träumen kann. Also, es könnte ja auch also ganz toll werden. Das ist das, was mich, also seinen letzten 4 Tagen zumindest am Leben hält. Ja, ehrlich? Ja, das ist ganz extrem. Also, ich bin. Na gut, in so einer Situation ist es schon sehr, sehr verständlich. Ansonsten bin ich ja so ein quasi Träumen gegenüber immer eher extrem misstrauisch. Weil das sind natürlich auch Fluchten. Also ich sag mal, irgendwie so diese Extremträume und diese extreme Hoffnung auf was ganz anderes ist ja im Grunde nur eine Form von sehr reduziertem Selbstmord. Also man beschäftigt sich nicht mehr mit dem Leben und mit dem Heute und fühlt sich nicht mehr für das verantwortlich, womit man, worin man gerade steht und lebt und sich bewegt, sondern sagt immer, ach, morgen, übermorgen, im nächsten Jahr, wenn das und das erstmal da ist. Ja, ja, ja, also das ist bei mir aber schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also weil ich ja nur von, ich will ja nicht wieder auf die letzte Sendung zurückkommen oder so. Ja. Das würde mich ein bisschen, aber bin ich ja schon einen Schritt weiter, also nicht mehr so vom Quasi, also ich bin ja schon zum Quasi-Selbstmord gekommen, also und deshalb... Ah ja, vom Selbstmord zum Quasi-Selbstmord hin zur Ehe. Ein toller Bogen. Ehe ist der Tod der Hoffnung, ja. Ehe ist der Tod der Hoffnung. Ja. Ja, aber ist vielleicht das Ankommen im Hier und Heute. So wie es wirklich ist. Die Fratze des Alltags. Ja, muss ja auch nicht sein. Auch da muss man irgendwie was draus machen, wa? Ja, stimmt schon. Also weil gerade mit diesen Träumen und so, ist natürlich richtig, ne? Man sagt sich, ach naja, morgen vielleicht, ne? Und ja. Morgen rufe ich sie ganz bestimmt an, ne? Ja. Und dann sagt man, ach naja, mein lieber Mann. Naja, auf so einem Level geht es ja, da geht es ja immer noch, finde ich, wenn man jetzt irgendwie dann nicht so richtig die Traute hat und Angst davor, ach, wenn sie Nee sagt und so. Also da bin ich ja nicht gegen Träume und Hoffnung. Ist bloß, es gibt ja so eine Ebene von Träumen, wo man sagt, ach, wenn ich erstmal erwachsen bin und ach, wenn ich erstmal einen tollen Beruf habe oder ach, wenn ich erstmal viel Geld verdiene, dann wird es aber ein tolles Leben oder ein anderes Leben oder sowas. Ja, nein, ich denke, es wird immer nie ein anderes Leben. Man hat genau das Leben, was man hat. Und entweder man ist in der Lage, also aus dieser Scheiße, in der man lebt, Trillerpfeifen zu machen, oder man ist nicht in der Lage. Dann bleibt man in der Scheiße sitzen. Das ist aber besser, man hat lauter Trillerpfeifen um sich, oder? Richtig, also ich habe mich jetzt auch davon verabschiedet, irgendwie einen Nobelpreis zu kriegen. Und das hat mir auch geholfen. Ja, hat bei mir ohne Weile gedauert. Aber inzwischen bin ich auch drüber hinweg, dass ich den wohl nicht mehr kriegen werde, den Nobelpreis. Unser Einer spekuliert jetzt auf einen Grimme-Preis, der für diese Art von Sendung wahrscheinlich auch nicht zu holen sein wird. Nee, gibt's auch Grimme fürs Radio, muss ich mal dumm fragen. Was? Grimme fürs Radio, gibt's das? Mm. Ja, wenn nicht, müsstet jetzt erfunden werden, denke ich. Ja, ne? Da bist du auch im Fernsehen, ne? Ja, ja. Ah ja, richtig, fällt mir gerade ein. Ah, Werbung? Ja, klar, Fernsehen, Freitag 24 Uhr, also oder Samstag 0 Uhr, oder wie man genau vom Freitag zum Samstag. Ja. Ach, das ist ja auch immer schön, das macht ja auch Spaß. Bei mir hilft ja beim Leben immer die Sendung relativ viel. Also Sendung machen müssen und Sendung machen können. Das ist schon ganz schön, da kann man sich auch dran festhalten und man kann sich auch drauf freuen und man kann Grusel davor haben und man kann aus einer Sendung rausgehen und denken, oi, die war ja irgendwie nett, die hat ja Spaß gemacht. Das gibt einem dann, das ist dann schon so dieser Wackelbrückenhandlauf, den man ja dann doch immer braucht in den Fairnessen des Lebens. Ja, genau. Und dich hält jetzt die Hoffnung auf die Freundin erstmal am Leben? Ja, also nicht nur natürlich. Ja, nicht nur. Das ist im Moment, also habe ich irgendwie, ich bin ja eigentlich nicht mehr, das heißt, wenn ich ja jüngst, ich bin 27 und fühle mich aber wie ein Teenie, ja, das ist ganz merkwürdig, ja. Ach, ist toll, rote Ohren, wa? Und die Haut fängt an zu blühen. Ja, kann schon manchmal sein, also wenn ich sie dann irgendwie sehe, das ist dann ganz merkwürdig, ne, und ja, hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so kommt, ne, also ich dachte jetzt 27, das ist das Leben auch bald vorbei, ne, und also so ist das doch ein extremerer Schritt, so, gefällt mir ganz gut. Ey, vorbei ist das Leben, wenn man selber irgendwie abgibt, so, und wenn man sagt, es ist vorbei, das darf man immer bloß nicht sagen. Klar. Ey, denkst du, einer, der 65 ist und sich verknallt, dem jetzt anders? Da fängt das Herz auch an. Da läuft der Herzschrittmacher schneller. Gut, wie geht's denn nur weiter mit deiner Freundin? Ja, naja. Also jetzt musst du sie irgendwann mal anrufen, wa? Ja, weil ich hab sie nun gestern und heute wieder mal ganz zufällig getroffen, ja? So immer in der S-Bahn, ja. Mit dem so spielt. Ach, ist so richtig so eine ganz ferne, fremde Frau. Nee, ich hab die Freitag auf der Party kennengelernt und... Jetzt ja, am letzten Freitag? Jetzt am letzten Freitag? Ja, ja. Ah ja, und da habt ihr schön ein bisschen gequatscht miteinander? Ja, die ganze Zeit. Und ihr habt doch so längere Blickwechsel? Ja, wir haben ganz tief in die Augen geguckt. Ja, wo dann einer dann irgendwann irritiert ausscheidet? Ja, ich glaube, so war es, aber ich war auch ziemlich betrunken, also ich kann das nicht so ganz... Das ist aber blöde. Ja, aber das war also... Ach, was bist du denn für ein Typ? Wirst du eher laut und rabatzig, wenn du betrunken bist, oder eher so melancholisch, nett und die Zunge stößt an und denkt, ach, den Kleinen, den würde ich jetzt in den Arm nehmen. Letzte. So betrunken wie er ist. So das Letzte? Ja, also ich kann... Das kann ja ein nicht bewirken bei Frauen. Erst habe ich angedroht, die Wohnung zu zertrümmern, aber dann ist eben noch das andere eingetreten. Ne? Ah ja. Hast du gewissen, was für eine positive Überraschung gesorgt? Ja, ja. Ah, nicht schlecht. Ich habe nur Pistazienkerne auf den Tisch fallen lassen. Mensch, wie wäre denn, wenn du die jetzt irgendwie mal einfach irgendwie einlädst? Irgendwo schicket hingehen. Mhm. schlecht machen, ne? Ja? Ich muss sie ja im Prinzip nur anrufen. Das ist ja dann. Ach so. Na sag doch, du hast gehört, am Donnerstag ist im Roten Salon irgendwie nette Party da. CPS-Party. Hast du von Johnny gehört? Nee, da war ich noch nicht hier. Ja, da ist sicher Lust, die laute, krache Musik. Ja. Das ist doch ganz gut. Und ist ja auch, sag mal, wenn es richtig laut wird, dann kann man ja sagen, ach Mensch, ist aber doch ziemlich laut. Wollen wir nicht noch irgendwo einen Wein trinken gehen? Ja, das ist immer eine gute Idee. Ich überlege ja schon morgen, also ich habe ihren Musikgeschmack noch nicht ganz raus. Ich will morgen zum Skeptikern gehen. Ach so. Und da das muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Mm, also. Ja. Und, naja. Oder so ein klasse Film, hier der neue Woody Allen. Ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen, aber der soll so schön sein, sagen alle. Das ist schön, ja. Ballets over Broadway. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Na, da kann man doch hingehen. Ich finde bloß immer Kino so langweilig. Ja, Kino ist schon blöde. Man sitzt immer da und dann, wenn man die Neujahre kennt, weiß man auch nicht, darf man jetzt fummeln oder darf man irgendwie Hand auf Hand legen oder irgend sowas. Das ist blöde, wa? Ja. Und dann sitzt man die ganze Zeit da wie ein Depp im Russischunterricht und hofft, man kommt nie dran. Ja. Nee, das verstehe ich. Nee, Kino ist scheiße, hast du echt recht. Wobei, ich habe ja auch schon mal, glaube ich, einen anderen Vorschlag gegeben, weil sich natürlich die Hände so wunderbar begegnen können in einer Puffmaistüte. So ganz unabsichtlich. Also insofern, wenn man das richtig strategisch ein bisschen vorbereitet, kann man auch aus Kino was machen. Ja, man kann was draus machen, aber irgendwie, nee, ist kein guter Start. Ist kein guter Start. Nee. Musik so hart sein. Hey, dann lad sie Sonntag zum Frühstück ein, das war toll. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich die beste Idee. Ja, wenn da schönes Wetter ist. Mhm. Und da ist auch Zeit, das dauert ja, wenn man da so rumsitzt, dauert doch 2 Stunden. Das wollte ich so immer schon mal machen, Alter. Das ist echt. Ach, das ist prima. Ich bin jetzt schon wieder das Leben gerettet. Ja, macht das. Und dann ganz zum Schluss könnte man immer noch ein Glas Sekt bestellen oder wenigstens eine Weinschorle. Oder könnt vielleicht auch noch sagen, ach, wollen wir uns nicht noch diese wunderbare 100 Jahre Kinoausstellung ankicken? Genau. Da kann man auch keinen Fehler mitmachen, glaube ich. Nee. Kino haben irgendwie alle ein Gefühl dafür und das soll, glaube ich, auch wieder eine ganz gute Ausstellung sein. Ich rede ja immer so Second-Hand-mäßig, ich recycle ja immer bloß, was andere sagen. Ich selber war auch noch nicht da, nehme mir fest vor, da hinzugehen und ich nehme an, wenn die dann in 1,5 Jahren zumacht, dann habe ich es immer noch nicht gepackt. Aber ich gebe mir auch Mühe. Ey, mach das, ihr frühstücken und danach hier da 100 Jahre Kino oder irgend so was ähnliches. Ja, ja, das ist ein ja? Ein bisschen im City oder im Tipp oder irgendwo blättern und kicken, was so an interessanten Sachen ist. Ja, Mensch. Mensch, Meier. Ich selbst drauf gekommen bin, aber auch, ne? Aber Hut ab, du, was bin ich für ein lebenserfahrener Profi? Ich merke es gerade wieder. Ich sollte eine Klinik aufmachen. Für alleinstehende, einsame Herzen und meinethalb auch Bandscheibengeschädigte. Ja, mit psychopathischen Haustieren. Mhm. Ah ja, na, da weiß man nicht, die beißen ja vielleicht. Das ist ja jetzt bei irgendwie Liebeskümmerlingen eher nicht der Fall. Oder hast du jetzt schon mal jemanden gebissen aus dem Grund? Nee. Nee. Gut, wollte ich doch auch sehr hoffen. Ruf doch nächsten Dienstag mal an und sag, wie es war am Sonntag. Ja. Würde mich ja echt interessieren. Wenn ich durchkomme, ja. Ja, gib dir Mühe. Ansonsten sagst du auf dem Anrufbeantworter. Okay. Einverstanden? Ja. Ja? Gut. Ich habe aber ihren Namen nicht gesagt, weil ich hatte es ja sogar gehört, ne? Ach so. Meinst du, ob sie weiß, also doch, sie müsste eigentlich wissen. Also mit der Party, das war zu eindeutig. Ja, klar. Was war denn das eigentlich für eine Party? Sag ihren Namen nicht. Ich sage Namen nicht, ne? Nee, nee, ist nicht so. Das war die Party, also. Nee, ich sag nicht die Party, sondern sag einfach, was das so an sich für eine Party war. Ja, war das die Geburtstagsparty? Nee, es war so eine Revival-Party zu einer Fahrt. Ach so. Ja, mit Urlaubsvideo. Ach schon. Und war das gut? Das Video? Ja. Ja, doch. Also, wie? Weil der Mann, der kann auch ganz gut filmen. Ach ja. So, dann Videos, war der dann ein bisschen zusammengeschnitten? Ja, ja. Ja, na dann geht's ja. Ansonsten sind ja Videos unerträglich. Weil die Videos machen, sind immer total verliebt in ihre Bilder und vergessen, dass irgendwie 2,5 Stunden Sonnenstrand doch ein bisschen auf den Keks geht, wa? Und man irgendwie zukicken kann, wie da der Campari Orange sich langsam leert, ist ja so erheiternd auch nicht. Wir haben eine schöne Stunde gemacht und haben dann noch eine RTL-Exklusivsendung nochmal inszeniert, also so ein verfallenes Haus gesehen haben. Ja. Und zwischendurch hat er auch noch Werbung eingespielt, damit wir irgendwie nicht. Ach so, richtig ein schöner, flotter Film. Ja, ja. Ach, prima, wunderbar. Ja. Na, dann war ja eine nette Party, auf der es sich lohnte, sich zu betrinken und für, wunderbare Frauen kennenzulernen. Trunken war ich ja schon vorher, das war auch dann. Ey, dann reiß dich aber am Sonntag zusammen. Du kannst da nicht besoffen zum Frühstück erscheinen. Das macht echt einen schlechten Eindruck, selbst wenn du ganz liebevoll wirst. Mhm. Ja? Ja, mach ich. Kriegst du das auf die Reihe? Ja, das ist ein Fall fürs Bild von mir, ne? Also, dass ich da so. Gut, na, ich will nur sagen, ja? Schön Zähne putzen vorher, Fingernägel sauber machen und eine ordentliche Hose an. Nee, eine ordentliche Hose ziehe ich definitiv nicht an. Na ja, dann wenigstens mit den Händen nochmal über die Haare gehen, bevor du da einreitest. Ja, dann mache ich nochmal richtig schön. Okay. Okay. Viel Spaß am Sonntag. Ja. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hoi, was lief denn da eben im Hintergrund? Hören wir da fremde Sender? Wow. Wow, wer bist denn du? Ich, Robert. Tag, Robert. Aha, ich kann es nicht fassen. Ja, ja. Ja. Ey, du klingst ja wie ein Hörspiel, aber du bist echt, da? Ich bin ein Hörspiel. Nee, ich habe die ganze Zeit probiert durchzukommen und es hat immer nicht geklappt und immer nicht geklappt. Und dann hatte ich mir immer schon was zurechtgelegt, was ich sage, und jetzt habe ich es mir gerade nicht zurechtgelegt. Willst du dir schnell noch zurechtlegen? Brauchst du lange dazu? Nee, nee. Das ist gerade normal, Mann. Warum hörst du dich denn so komisch an? Also jetzt erstmal technisch hörst du dich komisch an? Hast du da irgendwie so ein... Vielleicht ist mein Hörer nass. Dein Hörer nass? Rufst du auch wieder aus der Badewanne an? Ja. Ehrlich? Ja. Ja, dann ist klar, darum schallert es so. Echt, wirklich? Klingt das komisch? Ja, das klingt komisch. Plätscher mal mit dem Wasser. Kannst du es hören? Ja, kann ich hören. Hört sich gut an. Bist du da alleine in der Badewanne? Nee. Wie viel seid ihr denn da? Was? Wie viel seid ihr? Zweit nur. Klingt ja eher wie eine Frau. Ist ja. Ja, ist ja auch mal schön mit einer Frau. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr kennt euch schon ein bisschen länger. Ja, doch. Also so, dass jetzt nicht irgendwie Badekleidungszwang bei euch herrscht, wenn ihr in die Wanne geht. Nee. Jetzt sieht ja auch doof. Warst du schon mal mit der Badehose in der Badewanne? Warte mal. Nee. Nee, ich auch noch nicht. Nee. Stell ich mir aber ziemlich blöde vor. Wie bist du ins Badewasser? Wer, sie? Nee, du. Ich? Ja, das ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten. Wie haltet ihr es denn? Da haben wir gerade drüber uns unterhalten. Naja, aber ich will es jetzt auch nicht weiter. Nee, ist schon eine interessante Frage. Na, pinkelt ihr nur ins Badewasser oder nicht? Muss ich das jetzt beantworten? Also, das ist ein klares Ja, war das eben. Mit welchen, abgesehen davon, dass das ja wahrscheinlich so eine Art Reflexhandlung ist, hast du denn wenigstens im Nachhinein noch eine Ausrede dafür, dass es Sinn macht? Meinetwegen gut für die Haut ist oder irgendwas? Oder hast du das ja nicht denkst? Ich glaube, es ist mehr Faulheit, oder? Ist mehr Faulheit. Ja, aber ich glaube, irgendwer hat mir erzählt, es gibt ein Buch über Urin trinken und die Heilung. Oh ja, das Buch kenne ich auch. Das ist aber echt ein bisschen gruselig. Ich habe das gehört und. Ja. Also ich meine, ich glaube da fest dran, ne? Ja. Nee, ich glaube, es ist nur Faulheit. Naja, da gibt es eine Grundregel, war, wenn du 90 Jahre lang deinen Eigenurin trinkst, dann wirst du ungefähr 90. Echt? Ja, insofern kann man da relativ alt werden. Und wenn du später anfängst? Naja, dann wirst du sogar noch älter. Wie alt bist du jetzt? Muss ich das sagen? Naja, ungefähr. 30. 30. Aha. Kick mal, wenn du jetzt noch 90 Jahre lang jeden Tag Eigenurin trinken würdest, dann würdest du mindestens 120 werden. Hey, wow. Ey, das ist doch echt ein Grund anzufangen damit, oder? Okay, ich probiere nachher mal einen Tropfen. Naja, dann fang mal an. Aber du darfst, also wenn du jetzt aus dem Badewanne da dann so ein Gläschen rausnimmst, dann werdet ihr eher so homöopathisch. Ja, dann wird er eine extrem verdünnt D20. Du musstet nur vorher kräftig schütteln, die Badewanne. Ja, hörst du das nicht? Ja, doch, hör ich ja. Genau. Ja? Also kein Problem. Und die Frau macht auch schon so konvulsische Bewegungen. Nee, nicht so. Nicht was du denkst. Also ich meine, natürlich nicht, was du denkst, aber. Ja, das denke ich doch auch. Ich weiß es ja oft selber nicht, aber das habe ich jetzt nicht gedacht. So. Ey, sag mal, da sitzt ihr jetzt da und pinkelt glücklich ins Badewasser und hört die Sendung? Wir sind gerade, Hi. Wir waren verreist und sind gerade zurückgekommen vor ein paar Stunden und dann haben wir meine Wohnung vermietet und dann habe ich jetzt erstmal hier alles aufgeräumt und eingeräumt. Ja. Und wir haben die Nacht ich habe nur eine Stunde geschlafen und im Flugzeug oder zwei oder so und jedenfalls, und dann haben wir gedacht, jetzt Badewanne. Und Badewanne. Ja, und genau. Wasser sparen ein bisschen. Genau, Wasser. Ja. Ja, ist klar. Weil gut. Bis zum Eisstrich füllen wir selber auf. Wo seid ihr denn jetzt hergekommen? Aus Kanada. Ach. Ja. Was habt ihr denn in Kanada gemacht? Urlaub? Ist eine lange Geschichte. Soll ich das erzählen? Ja, kannst du versuchen, eine kurze Geschichte draus zu machen? Ich mache eine kurze Geschichte draus. Ich versuche mich immer im Winter zu verkrümeln. Und da bin ich erst nach Kanada geflogen und von da aus bin ich dann nach Südamerika und dann war ich die ganzen Winter in Südamerika. Da bin ich zurück nach Kanada, war da eine Weile und jetzt bin ich wieder hier. Ey, kannst du mir mal erzählen, wie man das macht, dass man das packt, sich einfach im Winter zu verkrümeln und ein halbes Jahr in Kanada und Südamerika und wieder Kanada? Meinst du, wie man das finanziert? Ja, zum Beispiel. Warte, kannst du mir nicht erklären? Nee, das ist aber das eigentlich Interessante jetzt an diesem Gespräch. Würde ich auch gerne mal machen. Echt? Ja, echt? Echt? Ja, also Badewanne habe ich ja selber. Das kriege ich ja irgendwie alles selber auf die Reihe. Und du fährst mal für mich immer, verkrümelst dich für mich. Ja, wollen wir jetzt so machen? Können wir machen. Du badest für mich und ich fahre für dich nach Kanada und nach Südamerika? Ja. Ja, echt? Du badest mit meiner Freundin und ich. Nee, warte ich mal. Mit deiner Freundin? Ja, ne, weiß ich nicht. Hat sie gesagt. Also ich habe das nicht gesagt. Wie siehst du das? Oh, also ich bin da sehr offen, um ehrlich zu sein. Gib mir mal schnell kurz mal deine Freundin. Okay, warte. Ja? Hallo. Hey Freundin, wie heißt denn du? Lynn. Oh yes, and you? Jürgen. And you? Jürgen. Ah yes. Yeah. How are you? Ja, fine. You want to come to Canada? Sag mal, meint der Typ das ernst? So, pardon? Ei, ich werde mich jetzt nicht nötigen lassen, hier Englisch zu sprechen. Ey, weil das ist so scheiße bei so einem... Gib mir mal den Typen wieder. Sorry? Give me please the tube back. Okay, bye-bye. Okay, here I am. Ey, du bist aber ein ausgebuffter Hund, verdammt nochmal. Jetzt hab ich dich. Ey, weißt du, das ist so eine... Wie? Ich hab dich. Ich hätte dich fast gehabt. Beinahe hätte ich dich haben können. Ja, du hast mich. Okay. Ist die nett, die Lynn? Was? Ist die nett? Oh ja, sehr nett. Sehr echt? Sehr nett, ja. Und du könntest sie jetzt für ein halbes Jahr, sagen wir mal, entbehren? Na, jetzt ist ja erstmal Sommer. Naja, nächsten Winter. Nächsten Winter? Ein halbes Jahr? Naja, ich will nicht so sein. 4 Monate ein. Also, was? Und ich mach deinen Job dann, oder was? Nee, du machst deinen Job. Irgendwo muss halt das Geld herkommen. Oh! Na, aber im Winter arbeite ich doch immer nicht. Im Winter kann ich. Ach so, naja, dann bleibst du zu Hause, dann musst du die Wohnung nicht vermieten und dann musst du auch nicht aufräumen und all so ein Scheiß. Du könntest bei mir dann aus dem Briefkasten mal die Post holen. Echt? Und die Blumen gießen. Echt? Und die Blumen ein bisschen gießen und so ein Zeugs machen. Ist das schlecht? Ist nicht? Ist doch okay, oder? Ist auf alle Fälle. Ja? Und ich hab auch prima Videos zu Hause, die alle mal gesehen werden müssten. Wirklich? Ja, ich hab die alle selber noch gar nicht gesehen. Also insofern geht es. Und aber auch tolle Musik. Ja, kannst viel Musik hören. Das würde ich wahrscheinlich kriegen, weil ich habe nämlich gerade schwören müssen, dass ich mir diesen Sommer keinen Fernseher mehr besorge. Und das wird ein harter Sommer, ich schwör's dir. Oh, das glaube ich gerne. Ah, ja. Okay. Also insofern, wenn wir jetzt richtig Freundschaft schließen, dann könntest du im Sommer schon bei mir immer mal vorbeikicken und Probefernsehen. Können wir machen, so ja? Probemäßig. So, dass die Lindet nicht merkt. Ja, naja, ja. Wir können das so lange. Aber wir wollen mal jetzt nochmal auf den Kern und aufs Eigentliche zurückkommen. Du könntest dir durchaus vorstellen, dass ich jetzt mit deiner Freundin, sagen wir mal, 4 Monate nach Kanada und Südamerika fahre. Und dass du uns jetzt vielleicht deine American Express Card so lange auch leihweise mit der entsprechenden Nummer überlässt? Leihweise. Ey, du kriegst alles wieder. Du kriegst die American Express wieder, du kriegst die Freundin wieder, alles. Und ich bringe auch schöne Dias mit. Hä? Also schwer zu sagen. Wenn du das jetzt ehrlich meinst, schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Müsste ich drüber nachdenken. Merke ich schon. Immer wenn ich es ehrlich meine, dann wird es ganz schwer zu sagen für die anderen. Ey, aber ich würde zumindest drüber nachdenken. Das ist schon was, oder? Ja, denk mal drüber nach. Wenn du zu einem positiven Ergebnis gekommen bist, dann rufst du sie an. Was machst du denn den Sommer über, dass du im Winter wegfahren kannst? Sag doch mal. Keine Ahnung. Hier arbeiten, da arbeiten. Immer irgendwie, wie soll ich sagen, immer auf der Suche nach einer schnellen Mark. Echt? So mit schnell? Ja. Mal sag mal, bist du vielleicht etwa ein Drogendealer? Nee, also... Bist du dir da ganz, ganz sicher? Und wenn ich das wäre, würde ich das... Also, nee, also... Dann würdest du das wahrscheinlich ja nicht sagen. Ah ja, ich merke schon. Nee, ich bin echt, also... Du bist ein nicht auf den Kopf gefallener Drogendealer. Sagen wir so, ja. Ja, gut. Okay. Ja, ob das Geld für uns drei... Ey, seh jetzt mal erstmal so ganz grundsätzlich, du musst dir das natürlich auch unter moralischen und Betroffenheitsaspekten alles nochmal überlegen. Aber sagen wir mal jetzt so grundsätzlich, würde das Geld für uns drei reichen? Also jetzt für Lynn und mich in Kanada und Südamerika und dass du im Winter aber auch nicht hungern musst? Kanada ist teuer, obwohl jetzt ist es billig mit den guten... Okay, ich würde mir von dir auch irgendwie so ein Billigland aufschwatzen lassen. Südamerika im Sommer, wenn du billig lebst, 3.000. Im Winter, meine ich. Nein, okay. 3.000, wenn du billig lebst. Echt? Kommst du hin, echt, schwör ich dir. Ich war da schon x-mal. Und Aber die Lynn wird ja da die Billion-Restaurants dann schon kennen, wa? Wenn ihr jetzt zusammen da wart? Ja. Doch. Na gut, dann dürfte die Geld ja vielleicht doch reichen für uns drei. Könnte hinhauen. Ey, dann überlegt ihr das wirklich nochmal? Lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Und wenn es soweit ist, sagst du Bescheid, einverstanden? Auf alle Fälle. Ja? Ich ruf dann wieder an, wa? Ja, badet schön weiter. Vielen Dank. Wa? Und jetzt müsst ihr natürlich langsam mal, also die Wanne ist voll, wa? Die Wanne ist randvoll. Also man kann da nicht grenzenlos sich gehen lassen. Genau. Okay, tschüss. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. So, jetzt kommt eine wunderbare Musik von einer wunderbaren, netten, jungen, sehr poetischen und immer mit einem ausgesprochener Sensibilität, glaube ich, für Liebeskummer, jedenfalls wenn man die Musiken hört, ausgestattet, ist Barbara Goscher, die war ja neulich primaerweise da im Fernsehen auch zu sehen. Und hier ist sie nochmal von ihrer neuen CD I Want You. Body to body. Ist das nicht Musik zum Glücklichsein und gleichzeitig unglücklich zu sein? Barbara Goscher. Ach, da geht einem das Herz auf. Da kann man, wie man will. Ne? ist ihre neue Platte, wie heißt die, Ceremonies? So heißt doch der erste Titel, das war jetzt der zweite Album, Tue. Ja. Ey, ist schon eine seltsame Welt, in der wir leben, wa? Wenn man jetzt mal bloß die Sendung nimmt, und dann war der trauriger Mensch aus Coswig, ein trauriger Mensch aus Görlitz, dann jemand mit 2 Meter Klingeldraht unterm Schreibtisch aus 01-01640 Coswig und dann Robert, der mit Lynn in der Badewanne sitzt und gerade aus Südamerika, Kanada zurückgekommen ist. Und alle treffen sich hier. Das ist nett. Und wir telefonieren jetzt hier weiter. Hi, wer bist denn du? Ja, ich bin Gabi. Tag, Gabi. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich gleich mal was zum Thema sagen, weil ich auch schon eine ganze Weile warte. Und ich denke, eine Sache, die mich am Leben erhält, ist, dass ich weiß, dass es immer noch genug Überraschung für mich gibt. Ach, was war die letzte Überraschung, die du erlebt hast? Letzte Überraschung, ja, die ich erlebt habe. War doch wirklich eine Überraschung, überlege. Ja, auf alle Fälle. Ja, also die richtig letzte große Überraschung war, dass ich mich wieder mal verliebt habe, aber... Ach, damit hast du überhaupt gar nicht gerechnet? Wie lange hast du denn... Wie lange hast Zeitpunkt du, nicht. Ja, wie lange hast du unverliebt gelebt? Ja. Ja? Ja. Und auch ohne, jetzt sagen wir mal, besonders intensiv auf die Suche zu gehen? Ja. Oder doch, hast du schon eher gebaggert? Nee, das traf einfach so. Bist du rumgegangen, hast gearbeitet, mal ins Kino, mal mit Freunden getroffen, mal in die Kneipe, ja, mal bei Partys und so. Ja. Und dachtest, ach, wird und so... Und fand das Leben auch so ganz schön. Ja? Ja. Und dann aber, zack, gab's auf einmal die Riesenüberraschung, dann steht dann ein Typ da mit dunklen braunen Augen. Genau. Und schaut dich an. Ja. Ja? Ungefähr, also nicht ganz so, aber so ungefähr. Und dann fängt's Herz an, schneller zu schlagen. Ja. Und jetzt hast du den aber auch richtig schon kennengelernt? Mhm. Und seid ihr so weit, dass ihr auch schon baden könntet miteinander? Ja. Ja? Ich denke schon, ja. Und wo ist der jetzt? Nicht da, der wohnt nicht hier. Ach, ist es gut oder ist es schlecht? Och, ich denke, es ist gut. Wo wohnt denn der? In Leipzig. Ach, ist auch ein richtiger Sachse? Nee. Ach, schade. Das finde ich auch immer toll. Also wie sich Dialekte so in der Wertigkeit verändern, wenn man in den Träger des Dialektes verliebt ist. Warst du schon mal in jemanden verknallt, der extrem Dialekte gesprochen hat? Also, sagen wir, ja, nicht sächsisch. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Ach, warte ab, wenn du da erstmal verliebt bist, da wirst du überrascht sein, wie schön das Sächsische sein kann. Ja? Ja? Welcher Landsmannschaft gehörte denn der letzte dialektisch Verliebte an? Schwaben. Ach, richtig ein Schwabe? Ja. Und so richtig Hardcore-Häuslebauer, der Bauer-Dialekt? Naja, also nicht ganz. Es war noch mit Wienerisch gemischt. Ach, das ist ja auch eine bizarre Mischung. Ja. Und da hast du dann aber auch gedacht, ach, was ist das für eine bezaubernde Sprache, die der da spricht, oder? Ja. Ja? Trotzdem das vorher auch nicht ausstehen konntest auf den Tod. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ah ja, hast du eben einfach war, so eben als sie. War auch nicht so negativ geprägt. Also. Ja. Sächsisch ist irgendwie schon negativ geprägt. Mensch, da bist du ja jetzt aber erstmal schwer am Leben erhalten und beschäftigt mit dem Verliebtsein, wa? Auch, ja. Im Grunde aber es gibt genug andere Dinge, die mich auch beschäftigen. Aber erstmal hast du jetzt ja keine Überraschung nötig, oder? Das auch nicht. Aber wenn ich wüsste, dass es die nicht gibt, denke ich, wäre es auch langweilig. Ah ja, woher weiß man denn, dass es die gibt? Also ich bin überzeugt davon. Kommt ja auch drauf an, wie man lebt. Also ob man die Überraschung wahrnimmt. Manchmal sind es ja nur ganz kleine. Oder ob man einfach nur so stupide vor sich hin lebt und die Überraschungen gehen an einem vorbei. Ja, ist aber schon so ein Erfahrungswert von dir, dass dann doch immer wieder Überraschungen kommen. Ja. Ja? Wie alt ich meine auch negative, also. Ja, wie alt bist du? 32. 32. Und aber auch negative Überraschungen könnte ich darin bestätigen, das Leben okay zu finden. Ja, auf alle Fälle. Hauptsache, das ist eine Überraschung. Naja, nein, einfach, dass man merkt, dass ich lebe. Also wenn so jeden Tag und der alltägliche Trott, das ist ja nicht unbedingt das Leben. Aber wenn man gefordert wird, egal wie, merkt man ja irgendwie, dass noch mehr in einem steckt. Also es muss schon heiß-kalt sein. Ja. Ja. Stimmt, so muss es sein. Ja. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf. Wo kommt denn der nur her, der Sachse, der keiner ist? Auch aus Schwaben. Oh Mann. Aber die bevölkern das hier aber ganz schön tüchtig, wa? Oder? Ja, ja, aber... Vom Friedrichshain bis Leipzig, alle Schwaben. Das stimmt, aber Und da finde ich ja irgendwie wieder, da täuscht ja auch so dieser Begriff vom Schmelztiegel New York, wa? Da ist es ja auch so schön sortiert, ja? Dass er da das jüdische Viertel und da die Chinesen und da Kleinitalien und so, das ist ja auch prima. Ja. Fänd ich schon schön, wenn sich das hier auch ein bisschen sortieren würde. Dann könnte man sagen, ach Mutti, wir machen jetzt heute Wochenendausflug nach Schwaben, wa? Und dann muss man sich bloß in die Straßenbahn oder was ist, setzen, fährt zwei Stationen und dann ist man Schwaben und dann gibt's Spätzle und alle Zeugs. Ja, aber ein bisschen ist es doch schon so. Ja, ein bisschen ist es schon so. Es müsste sich nur noch etwas ordentlicher sortieren und überschaubarer werden, sodass man dann im Stadtplan, sagen wir mal, so farbige Flächen machen könnte. Naja, das Problem ist ja bloß, dass da ja auch nicht der ganze Clan anreist. Also ist kein Problem, ist wahrscheinlich auch besser so. Ne? Ach, die reisen immer einzeln an und vermischen sich dann mit der einheimischen Bevölkerung. Genau. Oh ja, das ist aber echte Okkupationsstrategie. Ja. Das ist so, wie Alexander der Große, als er in Indien war, seine Soldaten immer gezwungen hat, Inderinnen zu heiraten. Ja, so lässt sich ein Land leichter beherrschen, wenn die Frauen erstmal weggeheiratet sind. Und du bist jetzt auch schon voll auf schwäbischer Seite, nehme ich an. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Landstrich, wo ich überhaupt nicht leben wollen würde. Ja, aber hast jetzt, also sagen wir mal, ein bisschen schlägt dein Herz jetzt schon in Richtung Schwaben? Ja, siehst du? Eher zu den Menschen, obwohl die ja auch manchmal ganz schön komisch sein können. Frauen sind so bestechlich. Danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Alex. Tag Alex, nach dir haben sie einen Platz benannt, wa? Ja, sozusagen. Ja, und wie geht's euch? Wie geht's? Das geht so. Ja? Ja. Nee, was ich Ja. Geht doch nicht? Doch, geht. Was ich sagen wollte, mich erhält Reisen so im Leben. Ich war jetzt nämlich am Wochenende bei Zelten an der Ostsee, an der Stellküste. Und es war Sturm. Und es war total genial. Weil ich immer damit rechnen musste, dass das Zelt mitfliegt. Also, das war. Prima. Da hast du da gesessen und dein Zelt beobachtet und gewartet, fliegt's nur oder fliegt's nicht? Das Leben hat doch eine Überraschung parat und dann ist es nicht weggeflogen. Nee, das war spannend. Das macht Spaß, denn so an der Ostsee so ein bisschen rumzufahren und irgendwo einzukehren. Ja. Wie oft verreist du denn so? Kommt ich verziehe mich oft an der Ostsee. Ah ja, kommt das so anfallsweise und du denkst, ah, jetzt müsste ich mal wieder? Oder sagst du dir, ach, so alle drei Wochen muss es sein und... Nee, kommt mir so anfallsweise. Ich bin sowieso so ein Fernwehmensch. Das heißt, dass es dann auch schon sein kann, dass du mal einen Monat lang jedes Wochenende zieht sich irgendwie raus an die Ostsee oder mal an die Mecklenburger Seenplatte oder irgend so was? Ja. Und dann gibt es aber auch mal ein Vierteljahr, wo du irgendwie zu Hause wieder okay findest. Mhm. Und weißt, du kannst ja verreisen. Ja. Ah ja. Und es hat ja so tiefe Gründe. Bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich immer so von der Familie flüchten will. Familie heißt jetzt Eltern. Genau. Ja, wobei meine Eltern ja geschieden sind. Das ist nämlich das Problem. Das heißt jetzt also eh ein Elter, bei dem du lebst. Ja. Das ist wahrscheinlich die Mutter. Ja. Ja. Aber von da könnte man ja auch problemlos zum Vater flüchten und da braucht man dann kein Zelt mitnehmen. Nee, das Problem ist, dass ich mich mit meinem Vater auch nicht mehr verstehe. Ah ja. Und ich war 7 Jahre alt, als sich die Eltern scheiden lassen haben und dass sie mir überhaupt keine Möglichkeit haben, das aufzuarbeiten, weißt du? Dass auch die Verwandten das tabuisiert haben irgendwie, das Thema. Und das... Und hast du mal mit deinen Eltern drüber gesprochen? Ich hab's versucht, aber immer diese... Dann war mal so ein gegenseitiges Ausspielen, weißt du? Was hat der denn gesagt? Was hat er denn wieder gesagt? Wenn ich zum Beispiel Wochenende bei meinem Vater war, hat er gesagt, musst du das und das machen, damit du zu mir kommen kannst. Ja, aber vielleicht ist es selbst, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie 10 Jahre älter bist, immer noch nicht zu spät, also für dich wenigstens aufzuarbeiten. Vielleicht haben deine Eltern kein Interesse daran. Aber dann musst du die eben irgendwie erpressen, dann musst du die nötigen. Ja, da bin ich ja auch dabei, das aufzuarbeiten. Aber das ist so ganz komisch. Also, dass ich, also vor Verwandtschaft, also Verwandtschaft, ich mag die nicht so. Verstehst du? Das hat sich so entwickelt. Ja. Das ist so echt blöde. Also zum Beispiel, wenn ich bei meiner Freundin bin, deren Vater ist ein Pfarrer, also es ist total witzig da. Also wenn ich da bin, dann fühle ich mich richtig wohl. Also in anderen Familien fühle ich mich dann richtig wohl, kann man ausgelassen sein, nur bei mir zu Hause nicht. Meine Mutter hat dann ist ein bisschen harmoniesüchtig und regt sich über jeden Scheiß auf. Ja, nun wirst du dir da jetzt keine Familie mehr basteln können, nachdem die schon ewig auseinander sind. Aber sagen wir mal, also versuchen zu verstehen, dafür ist es doch wahrscheinlich nicht zu spät. Also die einfach wirklich nerven mit den Fragen, warum sie auseinandergegangen sind und wie dazu gekommen ist und welche Rolle du oder die Kinder oder überhaupt dabei gespielt haben und so eine Geschichten. Mhm. Da werden die keine Lust drauf haben, aber da musst du eben ein bisschen Terror machen. Mhm, glaube ich auch. Also einfach auch aus Egoismus, ist ja für dich wichtig. Für die mag sie essen sein und erledigt und so, weißt du? Mhm. Und vielleicht wollen sie das auch alle ja nicht mehr. Aber da musst du, glaube ich, den Druck machen. Mhm. Damit du das für dich auf die Reihe kriegst. Mhm. Denn sonst wären es auch irgendwie Fluchten in andere Familien oder an die Ostsee. Das ist irgendwie so toll. Ja. Also ich meine, man kann ja auch mit Fluchten ganz gut leben und man muss ja auch nicht alles aufarbeiten. Aber wenn es ein Punkt ist, von dem man denkt, dass man aufarbeiten muss, dann muss man es einfach auch machen. Mhm. Und dann muss man da auch egoistisch sein. Und sagen, okay, ich weiß, das nervt euch, aber ich will es wissen. Und das seid ihr mir schuldig. Und das kann man denen schon begreiflich machen. Genau. Du bist halt so ein kleiner Therapeut, ne? Och, wissen ich, ja. Nee, ist doch irgendwie ein schönes Thema, was hält einem im Leben. Ist ja irgendwie eine Frage, die man sich eigentlich erst nicht stellt, außer wenn es vielleicht problematisch wird. Aber andererseits, wenn man in einer Situation ist, wo man sich auch ja nicht unbedingt stellen muss, und wenn man dann darüber anfängt nachzudenken, dann wird es schon ganz gut. Ja, also oft fängt der Denken immer erst aus Notstand an. Das geht ja nicht mehr weiter und jetzt muss man aber anfangen zu denken. Das ist ja, glaube ich, so die übliche Art und Weise, in der man denkt. Und dann ist es ein enormer Freiheitsgewinn, wenn man es ja nicht nötig hat zu denken und dann doch anfängt zu denken. Und dann kommt man manchmal so auf ganz gute Sachen. Genau, das ist es. Zum Beispiel abends treffe ich mich oft auch mit einem Kumpel, mache lange Nächte und philosophieren ewig lang. Das heißt, um die Uhrzeit denkt man ja normalerweise nicht, wa? Ja. Und dann haben wir uns irgendwelche mystische Musik an oder so, die im Hintergrund so läuft. Ja. Mit einer Kerze, einem Glas Wein. Dann unterhalten wir uns stundenlang. Also spielen dann Weltverbesserer sozusagen. Ja. Das ist die eine Ebene. Aber was ich auch immer ganz, ganz wichtig und ganz interessant finde, ist wirklich so über ganz konkrete Geschichten zu reden, verstehst du? Hm. Also schon philosophieren, aber immer ich sagen. Hm. Weißt du? Ansonsten sagt man ja immer Mann und die Welt ist entstanden und das Verhältnis von das ist wesentlich und das ist aber nur Erscheinung und so eine Geschichte. So auf der Ebene kann man es ja auch machen. Nee, so. Ja, aber richtig, also gut wird es, glaube ich, wenn man richtig ich sagt und sagen kann, irgendwie, das ist mir aber neulich passiert und was hat das zu bedeuten? Und dann erzählt jemand anderes, was ihm passiert ist und dann kann man das irgendwie vergleichen und merkt, das stimmt oder das passt nicht zusammen oder das hat was miteinander zu tun oder nicht oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Art von Philosophieren und Denken lernen und denken. Genau. Und dann ist mir letztens was passiert, das muss ich auch erzählen, und zwar gehe ich noch zur Schule, versuche jetzt gerade mein Abitur zu schaffen und jedenfalls immer hatten wir Englischunterricht. Da fragt, hat die Lehrerin sie gefragt, wie wir denn, was wir denn vom 8. Mai halten und den Feierlichkeiten. Zum Beispiel Moskau und was mit Polen war und so, weißt du. Dass jetzt die Polen für sich gefeiert haben. Und da hat sich dann ein Kinder gemeldet, war, und ich glaube, dann hat sein Herzblut da ausgeschüttet, was ich darüber denke, und meine Wut so ausgedrückt. Jedenfalls meinte die Lehrerin danach, nach dem Unterricht zu mir, dass es nun zu spät sei und dass es jetzt sich wohl nicht mehr lohnt, meine Abiturnote aufzubessern. Die Frau hat praktisch überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt sagen wollte. Dass ich jetzt sagen wollte, dass es mich anging, dieses Thema. Ja, aber... Das ist für mich seit 13 Jahren Schule völlig unverstanden. Das ist zum Kotzen. Ja, aber da darfst du auch nicht darauf warten, dass sich da irgendjemand versteht, sondern bleib einfach dabei, irgendwie das zu sagen, was dich bewegt oder was du denkst, oder was wichtig ist. Mhm. Ja, dass sie hat mich begriffen, dass ich das gesagt habe, weil ich vielleicht später mal einen Studienplatz haben will oder dass ich den NC schaffen will oder dass ich irgendwo Bankkauffrau machen will, was ja ein ganz toller Job ist, den die meisten ergreifen heutzutage. Also das verstehe ich nicht. Also das ist wirklich so, früher immer gedacht, das ist also noch... Du weißt ja, ich habe vorhin diesen schönen Satz aus diesem wundervollen Godard-Film zitiert und der trifft auch auf Geschichtslehrerinnen unter Umständen zu. Die Drachen des Alltages sind nur Prinzessinnen, die darauf warten, uns schön und stark zu finden. Also sei immer schön und sei immer stark, okay? Ja, okay. Tschüss. Tschüssi. Weißt du noch, es war das erste Grün in den Bäumen. Damals, weißt du noch, da wagten wir noch nicht zu träumen. Und die Stadt war kaputt und leer und tot. Koloriert stehst du da auf diesem Foto. Die Lippen sind zu rot und dein Kleid zu kurz und grau. Durch die Fenster. der ist zu blau. Du noch, es fiel das letzte Laub aus den Bäumen. Damals, weißt du noch, wir durften keine Stunde versäumen. Und die Stadt wurde doch noch einmal wach, und wir fanden zum ersten Mal vier Wände. Da fehlte noch das Dach und es fehlte noch der Mut, und du nahmst mein Gesicht in deine Hände, und das tat so. Koalitionsgespräche. Die nordrhein-westfälische SPD will Mitte kommender Woche Verhandlungen mit den Grünen aufnehmen. In Bremen beginnen heute Sondierungsgespräche über die Bildung einer Regierungskoalition. Bosnien. In der Hauptstadt Sarajevo haben Regierungstruppen und bosnische Serben nach schweren Kämpfen gestern Abend vereinbart, künftig auf Angriffshandlungen zu verzichten. Mindestens 6 Menschen waren bei den Gefechten getötet worden. Wechsel. Der Neogaullist Chirac übernimmt heute von seinem sozialistischen Vorgänger Mitterrand das Amt des französischen Staatspräsidenten. Mitterrand gibt nach 14 Jahren das höchste Staatsamt ab. Chirac hatte die Präsidentenwahl am 7. Mai im zweiten Durchgang gewonnen. Plutonium-Affäre. Der Untersuchungsausschuss, dessen Einsetzung der Bundestag beschlossen hatte, tritt heute erstmals zusammen. Er soll prüfen, ob der Plutoniumschmuggel von Moskau nach München im August 1994 von deutschen Behörden inszeniert wurde. Sieg bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Island gewann Deutschland gegen Belarus mit 33-26 und zog damit ins Viertelfinale ein. Gegner ist heute Russland. Wetter. Nachts regnerisch, um 7 Grad, am Tage weiter Regen um 14 Grad. Und dann haben wir noch den hier. Verkehr. B96, Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Löwenberg und Gransee bis zum kommenden Freitag. Und Stadtverkehr Berlin, Mitte, die Torstraße 19 in Höhe Rosenthaler Platz, Fahrtrichtung Oranienburger Tor, ist wegen einer Gefahrenstelle auf einen Fahrstreifen verengt. Staugefahr auch um die Zeit. Treptow. Die Baumschulenbrücke ist zwischen Königsheideweg und Forsthausallee in Richtung Sonnenallee für Lkw über 7,5 Tonnen wegen Bauarbeiten für eine Woche gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Weißensee. Der Blankenburger Pflasterweg ist zwischen der Heinersdorfer Straße und am Fließgraben für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Reinickdorf, A111, im Tunnel Tegel, Ortskern, Fahrtrichtung Süd, die Wartungsarbeiten sind abgeschlossen, sie behindern nicht mehr den Verkehr. Und die Wart- und Schlafzeiten bei der Lkw-Ausreise nach Polen, Forst 3 Stunden, Guben 7 Stunden, Frankfurt 24 Stunden, Schwedt 3 Stunden und die Pkw müssen in Frankfurt oder Stadtbrück und in Guben je eine Stunde warten. Das war's, Fritsch wünscht gute Fahrt und so weiter und so fort. Nacht. Hallo, wir sind die Ärzte aus Berlin. Wir gehen auf Tour, da kann man uns ansehen. Wir ziehen uns aus, also kommt alle zum Konzert. Am 7. Oktober in Berlin im Tempodrom, präsentiert von Fritz. Komm auf, du. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Die Musik klingt doch heute, wie wenn sie irgendwie Einschaltquoten messen, wa? Die Leute am Radio halten. Da kann man ja aber auch nur sauer auf diese Scheißwerbung werden, die wunderbare Musik ruckzuck kaputt machen können. Andererseits muss man, denke ich immer, darf man sich davon auch nicht beeindrucken lassen. Es gibt wunderbare Musiken und wenn sie auch durch die Werbung verwurstet scheinen, dann muss man sie eigensinnig und trotzdem spielen und immer noch schön finden dürfen. The Mamas and the Papas. Ah, da hält mir das Herz auf. Wenn das nicht zum Beispiel auch ein guter Grund ist, am Leben zu bleiben. Wir haben jetzt noch ein paar knappe mit. Mensch, mir tut's ja auch echt leid. Ich habe noch so wunderschöne Überlebensmusiken dabei und kann die jetzt alle ja nicht mehr spielen. Aber zwei, denke ich, die will ich unbedingt noch spielen. Und die werden auch gespielt, von daher müssen wir uns jetzt ein bisschen knapper halten. Und ihr könnt euch ja vielleicht auch mal ein bisschen zusammenreißen. Das kann ja nicht sein, dass jetzt hier die ganze Zeit nur rumgeredet wird. Tag, wer bist denn du? Hallo, Kuttner, ich bin's, Carlos. Tag, Carlos. Kuttner, ich will dich ja nicht beschämen, aber diese Sendung hält mich regelmäßig am Leben. Ja, das war etwas direkt formuliert. Ich habe ja vorhin versucht, schon Komplimente einzuheimsen und habe aber gleichzeitig darum gebeten, dass die Komplimente doch etwas geschickter formuliert sein sollten. Und Carlos, du jetzt voll mit dem Finger in die Wunde, wie ein Trampeltier, brüllst du raus, dass es eine klasse Sendung ist. Das weiß ich ja selber, das wissen auch andere Leute. Man könnte doch irgendwie, ach, so von hinten ganz vorsichtig, zärtlich. Ja, tut mir leid, aber ich habe leider kein Klingelkabel. Ja, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ich habe so eine Hausantenne, die ist nicht so... Ja, die ist nicht so poetisch, das gebe ich gerne zu. Aber die Poesie liegt doch nicht in den Hausantennen, sondern die liegt in den Leuten selber drin. Dafür habe ich aber so eine schöne Formulierung wie, ich möchte dich nicht beschämen, aber... Du hast vorhin gesagt, dass du die so sehr liebst. Naja, gut. Das klang jetzt aber eher wie ein Kompliment aus dem Amtsdeutsch. Ja. Gut. Du hast mich beschämt. Carlos, ich danke dir. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, wie ich gerne anderen Menschen helfen würde, am Leben zu bleiben. Nee, erzähl lieber, wie du am Leben bleibst. Icke. Ja, aus Versehen, wa? Nee, eigentlich aus Feigheit, nicht ins Fenster zu schauen. Aus Feigheit? Ja. Na, ist ja auch ein guter Grund. Ein Lob der Feigheit. Ja, irgendwie sind 6 Etagen doch ziemlich hoch. Ja, andererseits ist es natürlich auch irgendwie ein Erlebnis, wa? Ja, kann man leider bloß hinterher nicht mehr allzu vielen Leuten erzählen. Ja, das ist natürlich blöde dabei. Gut, danke ich dir für deinen Anruf, weil ich musste jetzt alle, wie gesagt, ein bisschen kürzer halten. Und bei dir habe ich angefangen. Sei stolz. Du hattest die Ehre, der Erste zu sein. Ich will dich nicht beschämen damit. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. So, will ich jetzt bloß noch mal sagen, also jetzt müssen wir irgendwie die 2-3-Satz-Variante finden, ja? Gute Gründe, am Leben zu bleiben oder Gründe, die euch am Leben halten. Tach. Wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja, hier ist der René. Er ruft ja, hört sich ja an, wie wenn wir aus dem 14. Stock anrufen. Nee, es ist leider eine große Wohnung, das hallt ein wenig. Echt? So eine große Wohnung? Ja. Ach, beneidenswert, hätte ich ja auch gerne eine große Wohnung. Das ist, kann eine Einladung sein. Komm nach Treptow und dann können wir darüber reden. Ah nee, nicht Treptow, Prenzlauer Berg, ansonsten könnten wir tauschen. Nee, Prenzlauer Berg kenne ich schon, deswegen bin ich nach Treptow gezogen. Ach ja, ehrlich? Ja. Ja, ich kenne Treptow. Deswegen bin ich am Prenzlauer Berg gefahren. So. Du hast jetzt die Kurzsatzvariante erwartet. Ja, so 2-3 Sätze. Ist das richtig? Ja, also das wäre auch schön, wenn es anfängt. Mich hält am Leben das. Mich hält am Leben, dass ich gerade aus dem Auto steige, von der Autobahn komme, deine Sendung zum ersten Mal höre und wahrscheinlich weißt du gar nicht, dass du einen Rilke-Spruch zitiert hast von den Prinzessinnen und den Drachen. Und ich suche seit einer halben Stunde... Ich wusste nicht, dass es Rilke war, aber es war klar, dass es ein Zitat war. Ich habe vorhin erzählt, wo ich sie gehört habe. Das habe ich gehört, ja. Wollen wir nicht wiederholen, dass du das zitiert hast? Das erhält mich am Leben, dass jemand sich an einem solchen Spruch delektieren kann und dass es ihm gefällt. Und ich suche seit einer halben Stunde die Briefstelle. Das hat er nämlich an seine geliebte Freundin geschrieben, aber ich finde sie vor Verzweiflung. Ich war schneller am Telefon, als ich die Stelle gefunden habe. Ach, das ist ja ärgerlich. Das wäre natürlich schön, wenn du jetzt die Quelle hättest anheben können. Aber ich kann dir das Buch sagen, wo es drin steht. Na? Also, das ist über Kunst und Dichtung, Bibliothek Suhrkamp, Rainer Maria Rilke. Über Kunst und Dichtung in der Bibliothek Suhrkamp. Ja. Gut, okay. Toller Spruch. Ich hätte nie geglaubt, dass irgendjemand diesen Spruch nochmal auch gut findet. Und ein winziges Geheimnis, das meine Frau ist gerade nach Hause gekommen, die hört jetzt zu. Ein winziges Geheimnis. Ich habe früher Damen weniger, jungen Mädchen unglaublich imponiert, indem ich immer unter meine Liebesbriefe diesen Spruch geschrieben habe. Ach, ich natürlich immer als meine eigenen ausgegeben. Weil er unheimlich toll klingt. Übig ja auch immer. Kennst du diesen Godard-Film, von dem ich gesprochen habe, aus dem ich den geklaut habe? Den kenne ich leider nicht. Alemannia Nerf Zero, das ist ein wunderbarer Film. Vor allen Dingen spricht da Eddie Constantin diesen Spruch in Französisch. Und das klingt so großartig. Ist wirklich toll. Und er sagt doch, nee, das sagt er aber in Deutsch, dieses wunderschöne, weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter wird, die Blumen und wo den Sonnenschein, ne? Brief, ich erinnere mich in diesem Brief, auch wenn ich ihn leider blöderweise im Augenblick nicht finde, hat es auch einen wunderbaren Anfang. Da geht es darum, er möchte gern sein wie ein Flugvögel, die über den Himmel schweben, laber, laber und so weiter und endet dann und spricht über die Liebe und dass er ist ja ein elend unglücklicher Mensch gewesen, der Rilke, und endet aber eigentlich mit so einem selbstoptimistischen Schluss. Das hat er irgendwo geschrieben, bevor er auf dem Turm da nach Musso gezogen ist, in die Einsamkeit und da sein Glück finden wollte. Ja. Also insofern finden sich verschiedene Sachen der Hörer, die heute Abend da angerufen haben, bei dir, finden sich irgendwie auch in dem Spruch von der Stahlküste angefangen bis zur Badewanne und all den Geschichten. Also wahrscheinlich eher Zufall, dass du das Zitat gefunden hast, dass du es gewählt hast, ist schon irgendwie gut. Ja, ansonsten habe ich ja immer nur Ehen-Rilke-Zitat zur Verfügung, das aber auch großartig ist, aber das genaue Gegenteil dessen, was er da in diesem Die Drachen des Alltags sagt. Das ist diese... Das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Na, dann müsstest du aber eigentlich weiter zitieren, dieses Gedicht des Panthers, wenn er durch die Stäbe blickt. Das ist eigentlich. Ja, das ist auch ein großer. Na ja. Das beschreibt ja eigentlich den Zustand der Welt eigentlich viel mehr. Ja. Und genau den Zustand, der das Thema der heutigen Sendung ausmacht, Gründe, die einen am Leben halten. Ich danke dir aber sehr für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen guten Abend, nein, einen guten Morgen wahrscheinlich. Noch ein hintenrum Kompliment. Ich habe das per Zufall, weil ich mich im Auto fast über dem Lenkrad eingeschlafen bin, suche ich einen Sprechsender und habe dich gefunden und habe jetzt zu Hause weitergehört. Ja, dieser Sender hier, Fritz, ist ja ab 22 Uhr immer ein Sprechsender mit dem Talkradio. Und meine bezaubernde Stimme kann man jeden Dienstag ab 22 Uhr hören. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Gutner. Ah, ja. Na, fantastisch. Tascha. Wer? Tascha. Tascha? Naja. Na, da fehlt aber ein Na vorne, oder? Nein. Na, Tascha. Na, war eine Generation weiter als du. Eine Generation weiter? Da werden Namen kürzer? Naja, Kirk. Ja, da haben die Eltern nicht mehr so viele Namen. Die zweite. Wer war die erste? Na, Kirk. Captain Kirk? Ach so. Ja, schon klar. Gut. Okay. Manchmal ein bisschen langsamer vom Kopf her, aber können ja nicht immer nur so flinke Typen im Radio sein. Ja, stimmt. Das war schon ein bisschen spät, wa? Tascha, ja, ist ein bisschen spät und Tito alles aufs Ende zu und wir müssen uns alle kurz fassen. Das tut mir sehr leid. Okay, dann ist der Sinn des Lebens einfach mal alt zu werden, weil so kurz vorm Abkranzen... Nee, das geht nicht um den Sinn des Lebens, da hast du nicht genau zugehört, sondern es geht um die Frage, was hält euch am Leben? Und du müsstest jetzt deine Antwort mit den Worten beginnen, mich hält am Leben das... Ganz konkret, meine Ratte soll, die verkratzt, die kratzt ab sonst, also... Und was wäre, wenn du keine Ratte mehr hättest? Ja, würde ich wahrscheinlich auch rausspringen. Oder eine neue kaufen. Jeder ja. Doof. Und da haben sie ja Muttis, kommen ja leichter zu Ratten als Ratten zu Rattenmuttis. Naja, das verstehe ich jetzt nicht. Ist schon spät, ja. Okay, Tascha, danke dir für deinen Anruf. Schönen Tag noch. Ich glaube, eine Ratte ist ein guter Grund. Und schönen Sonntagmorgen, ciao. Ja, dir auch, tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo. Ja, hallo, hier ist der Frank. Tag, Frank. Du weißt ja, womit deine drei Sätze jetzt beginnen müssen, wa? Mit den Worten, mich hält am Leben das. Mich hält am Leben eigentlich... Oh, eigentlich. Jetzt fangen aber die Einschränkungen schon an. Mein Lieber, halt. Und das jeden Tag. Halt. Hörst du mich? Ja, jetzt wirklich. Ja, du kannst nicht sagen, mich hält am Leben eigentlich das. Ja, sondern uneigentlich. Nee, es sind drei Sachen. Also, mich hält am Leben erstens das, zweitens das, drittens das. Gut. Mich hält erstens am Leben das. Ich mach mal drei Sätze. Dass ich euch von Ludwigs Lust bis Halle jede Nacht hören kann. Schön. Das ist immer sehr erbauend. Was machst du denn jede Nacht von Ludwigs Lust bis Halle? Könntest du mal ein bisschen lauter sprechen? Ja, rufst du aus dem Auto an? Ja, aus dem LKW. Ach so, Lasterfahrer. Ja, Lasterfahrer. Treckerfahrer. Gut, ist ja unsympathisches Volk. Dann der zweite Grund jetzt? Ja, der gestrige Tag. Der gestrige Tag hält dich immer am Leben? Ja, also immer der vergangene Tag. Ach, ehrlich? Ja, weil ich mir immer sage, das kann nicht alles gewesen sein, da muss ja noch irgendwas dazu. Das ist ein guter Grund. Okay, und drittens? So, und drittens, mein zukünftiger Schwiegervater. Ach, ist der so nett? Nee, das heißt ja, dem jeden Tag zu beweisen, dass der mich mit meiner Freundin nicht auseinanderkriegt. Ach so, echt? Das ist ein richtiger Kampf. Drei gute Gründe. Jo. Wunderbar, danke ich dir. Fahr schön weiter mit deinem Trecker da. Jo. Und rass nicht so. Was, ne? Wie? Nee. Rasen kann man hier nicht an den Baustellen hier. Okay, tschüss. Okay, tschüssi. So, dann muss ja eine Musik muss jetzt noch kommen. Ich weiß, das sind heute irgendwie alle sehr herzzerreißende Kitschmusiken und sind Sachen, die man alle auch schon kennt, aber ich habe sie gestern Nacht voller Freude gerne wieder gehört und vielleicht geht's euch auch ein bisschen so. Prince. Under the Cherry Moon und jetzt noch, ah Mensch, ist ja auch eine schwierige Zeit, 7,5 Minuten Sendung, machen wir denn jetzt, telefonieren wir ein bisschen rum. Also habt ihr alle nochmal irgendwie ganz kurz die Gelegenheit zu sagen, mich hält am Leben das. Einverstanden, kriegt das auf die Reihe, klar, kriegt das auf die Reihe. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, guten Tag, hier ist der Doppelmax. Hi, Doppelmax. Ja, also mich, ich fange jetzt gleich an, ja? Ja, fang gleich an. Also mich hält am Leben. Erstens, blanke Biologie. Zweitens, die Glücksmomente. Du meinst, dass das Maschinchen läuft? So. Hält dich am Leben. Naja, das irgendwie dein biologisches da. Ja, das läuft. Ja, gut. Naja, das läuft. Das ja. Man stirbt sich, man stirbt selten so selbstständig. Ne? Ja. Also nur in so einem gewissen Alter, ja. Oder wenn man zufällig da steht, wo ein Auto ist. Ja. Der zweite Grund waren Glücksmomente. Kannst du da mal ein oder zwei ganz kurz beschreiben? Ach, da fällt mir die Liebe ein. Ja, das ist ein bisschen gleich hochgegriffen. Fass mal ein bisschen tiefer. Sag doch mal, Pellkartoffeln mit Heringe, das sind doch... Ich erinnere mich auch weit zurück, zum Beispiel, als ich früher noch aktiv Sport getrieben habe. Ja. Bezirksmeister in Potsdam. Das ist ein Glücksmoment. Das war ein Glücksmoment. Wunderbar. Ja. Ich war auch mal im Judo, später in der Kreisklasse. Echt nicht schlecht. Ja, sind nur zwei angetreten. Ich habe es schon 10-mal erzählt, aber das ist immer noch ein Moment, der mich stolz macht. Ja. Und ich habe meine Silbermedaille noch. Genau, diese kleine Runde, ne? Ja, da muss man sich festhalten. Okay, danke für den Anruf, ja? Ich habe noch 1000 andere. Nee, 1000 andere, dafür haben wir aber nicht die Zeit. Ich will dann schnell noch ein paar andere Leute fragen, okay? Ist aber schade. Ja, bis fast zu Ende dieser Sendung. Ne? Tschüss. Hi. Hi, Kuttner. Mich hält am Leben das? Hier ist Carsten erstmal. Ja. Mich hält am Leben das ausgewogene Verhältnis zwischen festen Punkten und den unverhofft in den Tagesablauf hineindrängenden. Und zweitens, von lebenden Legenden mit inflationär wechselnden Frisuren Sonntagnachmittag in Bronski umgerannt zu werden. Gut, gratuliere ich dir. Okay, tschüss. Mich hält am Leben das? Ja, hallo. Ja? Ich wollte nur sagen, mich hält am Leben, dass die Intelligenz so kleckerweise über der Welt gestreut ist. Das hält dich am Leben? Ja. Ja? Wäre das nicht besser, wenn die sich so an eben Punkt konzentriert sähe? Nee, das wäre ja nicht gut. Da würde es keine Unterschiede geben und man könnte das auch nicht. Ah, meinst du, dass man hier eine Portion, dass man hier mal unvermutet auf eine Portion Intelligenz stößt und da mal? Ja, genau. Gut, schön. Wann bist du das letzte Mal auf Intelligenz gestoßen? Och, das ist gar nicht lange her jetzt dann. Ja, und? Och, war ein Tut. Das sah gut aus, die Intelligenz, oder was? Also ich stoße immer auf Intelligenz, wenn ich mich zum Beispiel in irgendein Straßencafé setze und so ein paar Leute beobachte, dann ist es eigentlich immer, also es gibt immer wieder welche und das ist das Tolle daran. Also, hey, du bist ja ein Optimist, wa? Ja. Ja, okay, bleib it. Weißt du, die Gläser sind immer nur halb voll. Tschüss. Ja, tschüss. Hi, dich hält am Leben das? Mich hält am Leben das, dass es jeden Tag mindestens 3 Mahlzeiten gibt. Gut, das ist ein sehr elementarer Grund, aber warum soll nicht so elementare Gründe erwähnt werden? Dich hält am Leben das? Hallo? Ja, dich hält am Leben das? Ich schmeiße mich voll mit meinem Engagement in mein Studium hinein und das liebe ich sehr. Das hält dich am Leben? Das hält mich voll am Leben. Und, was studierst du? Ich studiere Medizin. Hi, hi, ja, da hat man ja dann auch noch so ein doppeltes Verhältnis zum am Leben halten. Bitte ne? Nochmal? Da hat man ja dann ja quasi ein doppeltes Verhältnis zum am Leben halten. Da gehe ich voll auf, meinen ganzen Tag verbringe ich dort und ich finde es wunderbar. Wunderbar, und am Wochenende mit dem Sauerstoffzelt an die Ostsee, hä? Richtig, genau. Okay, tschüss. Dich hält am Leben das? Hallo? Ja, eben nicht. Dich hält am Leben das? Keine Ahnung, Kuttner. Gut. Okay, aber lebt sich eben so hin, wa? Ja, muss ja. Ja, muss ja. Okay, tschüss. Dich hält am Leben das? Ja, Tag, Captain Kirk Kurzhaar. Ah, Sweetheart, dich hält am Leben das? Ja, im Winter. Jetzt gehen aus, im Sommer Windsurfen und Snakeboarden. Hier ist der Henry übrigens. Ah, ja. Übrigens, das heißt Hängebrücke, die mit den Seilen an der Seite. Ja. Weil du es vor uns irgendwie... Nicht aber hier oben, wir im Norden, sagen ja auch Schaukelhängebrücke. Na gut, du bist aber nicht auf Hängebrücke gekommen, du bist bloß auf Seilbrücke gekommen. Ah ja, stimmt. Ganz abgesehen. Ja, aber Handlauf kennt ihr da unten wieder nicht. Kenn ich gar nicht, nee. Siehste? Nee. Höchstens Geländer. Das ist das Geländer an der Treppe, also da oben diese... Das ist, glaube ich, bei Tischlern immer ein Gesellenstück oder irgendwie eine Sache, die schwer herzustellen ist. Dann, ne? Okay, Sir Henry, tschüss. Ja, tschüss. Dich hält am Leben das? Dass jeden Tag mir die Sonne aufgeht. Dich hält am Leben das? Hallo. Moin. Moin. Dich hält am Leben das. Wir spielen jetzt das Spiel, ich vervollständige einen Satz. Das ist jetzt die intelligente Alternative zum Glücksrad. Und die 3 Worte am Anfang oder 5 Worte am Anfang lauten, dich hält am Leben das und du musst den Satz vervollständigen. Dass die Bäume schön grün sind und die Vögel zwitschern. Naja, okay, vielen Dank. Geht doch. Muss ich bloß ein bisschen Mühe geben. Dich hält am Leben das? Dass jede Woche Kuttner kommt. Dich hält am Leben das? Oh, dich hält am Leben das? Hallo? Ja, dass ich endlich mal durchgekommen bin, so der Kuttner. Na siehst du. Die Telefonanlage bei euch, die schmeißt ihn ja andauernd raus. Das ist ein guter Grund. Okay, tschüss. Tschüss. Dich hält am Leben das? So ähnlich wie die Frau, die vorhin geredet hat, dass ich halt gespannt bin, was in der Zukunft noch passiert und was mich da erwartet und was ich da sehen werde und was ich mal erzählen kann. Okay, dich hält am Leben das? Ich jetzt? Ja. Hallo Kuttner, hier ist Adi, mich hält am Leben, dass ich jetzt meinen Feinden einfach nicht gönne, ohne mich zu leben. Gut, also, dass ich dir einfach nicht so ärgern kann und dass ich dir einfach noch ein paar Stones-Karten verkaufe, du weißt Bescheid, knickknack. Okay, Norden, tschüss. Dich hält am Leben das? Dass man sich so schön verlieben kann. Echt? Ja. In wen denn jetzt? Bitte? In wen denn? Weiß der Glückliche schon Bescheid? Denke doch. Na gut. Das ist auch schon lebenswert. Ach, dann bleib schön verliebt. Tschüss. Tschüss. Dich hält am Leben das? Ja, die Musik offensichtlich. Vielen Dank. Dich hält am Leben das? Essen, trinken, schlafen. Das was? Essen, trinken, schlafen. Ah, ist ja auch die arme Variante, oder? Na und? Mein Lieber. Naja, und? Naja, meinetwegen, bitte. Naja, soll jeder Luft machen holen. Wie? Luft holen, immer zwischendurch Luft holen. Jaja, Luft aber willst du ab und an mal eine Pause machen, war? Nee, eine Viertelstunde Pause kann nicht schaden. Okay, tschüss. So, dann hören wir jetzt einfach auf mit der Sendung. Mich hält am Leben, dass immer wieder mal so eine schöne Sendung passiert. Und mich hält am Leben aber auch, dass so eine Sendung, auch die schönen, immer mal irgendwie zu Ende gehen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Da weiß ich heute so ja schon das Thema. Das Thema ist nämlich gesponsert bei einem Copyshop, in dem ich vorhin war. Ich werde es aber jetzt noch nicht verraten, sonst fangt ihr an, euch so ganz gruselig viel schon auszudenken. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein guter Grund, am Leben zu bleiben. Vielleicht nicht der aller überzeugendste, aber so ein kleines Moment, so ein kleiner Haltepunkt für am Leben zu bleiben. Es kann durchaus auch sein, dass jetzt zum Beispiel der Nightflight mit MC Lücke kommt. Ja, Kinder, freut euch des Lebens. Tschüss, der Sprechfunk ist zu Ende. Nächsten Dienstag gibt's den nächsten. Und wie immer, Schubert, gute Nacht. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Tschüss. Thank you.